habe jetzt alles richtig eingestellt. Los geht's. Ja, dann sage ich herzlich willkommen. Pünktlich 20 Uhr und live dabei sind 7MED2, Biane, Dr. Ringding, Fehler Noctis, Glider 74, der Interceptor, Leinemann, Mando Beach, Magnelix, Markus GT77, MacGolf, Mika, Oversway 333, oder ist noch einer dazwischen gesprungen? Ach, glaube ich, Mati 16348, PINIS 69, P-Deep, Sauerstoff, Sorglos 02, Stellinger, Team 1966 und Wolf 382. Herzlich willkommen. Jetzt ist wieder irgendwer rausgegangen davon. Heute sitzt er aber sehr unruhig hier. Ich muss hier parallel mal nebenbei, mach du mal kurz ruhig weiter, mal den Wecker von meinem Junior stellen. So. Oh. Ja, das habe ich vergessen vorhin. Wieso muss er, was muss er, Schule oder? Ja, aber du musst morgen zur ersten, also muss ich den Wecker mal eine Stunde vorstellen. Oh. Das ist immer schwierig zu einzeln. Das muss mein Papa machen hier. So. Ja, nee, kann ich verstehen. Ja, fangen wir an mit den Postkarten. Die erste war von, ja, das war glaube ich die erste, die kam, Marty 16348 aus Abu Dhabi. Das ist natürlich schon mal schön, auch mal so eine bisschen exotische zu haben. War auch schön, dass es die erste ist, weil die ist dann immer, glaube ich, wo die Fotos sind, als erstes zu sehen. Ist ja doch schon mal weit draußen. Und das ist ja auch eine coole Location irgendwie, ne? Ja, jetzt erklärt sich auch, warum er noch mit GPS unterwegs ist. Ja gut, klar, dass da ein Handy Probleme kriegen, obwohl er schrieb ja auch in Bezug auf diese Handygeschichten da, er benutzt noch GPS, weil Handy ihn schon sowohl im Warmen als auch im Kalten verlassen hat. Ja, muss immer ein vernünftiges Handy kaufen. Bestimmt wieder so ein iPhone-Besitzer da. Die sind ja eh ein bisschen speziell, ne? Ja, die Dinger taugen ja auch einfach nix. Dann von Dr. Ringding von Usedom. Von der Seebrücke ganz draußen. Sah cool aus auf der Karte, als wenn er da mitten im Wasser steht. Ich muss dazu mal sagen, ich war ja jetzt auf Rügen. Wir hatten ja auch Seebrücke. Und also bei dem Wetter Seebrücke ganz draußen bei Wind. Ne? Ich musste mein Handy mit beiden Händen festhalten beim Fotografieren. Mit einer Hand wäre es mir weggeflogen. Ja, kann man vorstellen. Also von daher Dr. Ringding, Hut ab. Ne? Ja, der ist ja nur unterwegs, der kennt das ja nicht anders. Und hart im Nehmen vor allem. Ja. Dann haben wir Moin Moin Haha aus Ronhave in Dänemark. Den Dr. Thomas Lenz Handschrift, Bergisches Land Solingen. Von der Brücke, wenn ich das richtig gesehen habe. So eine Fotoklappkarte, kannte ich auch noch nicht. Also das. Und diesmal muss man, glaube ich, gar nicht überlegen, ob es Thomas Lenz ist. Ne? Diesmal haben wir gleich erkannt, dass die Unterschrift, also du hast gleich erkannt, dass es die richtige ist. Nee, du hast im Prinzip so, als wenn ich das nicht erkennen würde. die Einzige, die ich lesen kann, weiß ich, ist mal von Thomas. Dann Markus GT77 plus Familie aus New York, auch mal wieder ein bisschen exotischer. Habe ich gesehen, das ist irgend so ein Snackladen in der Nähe von Empire State Building. Gehört das nicht dem Trump? Nee, das glaube ich nicht. Ne? Dem gehört auch nur der Trump Tower, oder? Heißt ja, nicht stimmt, Trump Tower? Ich glaube, so hast recht. Ja, genau. Dann noch Mageddon von den Kanaren, Rentnerinsel. Fast in der Mitte hat er gestanden. GC6ZERX. Und als letztes kam dann ist heute auch gekommen. Filian Noctis und Wolf 1261 aus Ostfriesland. Gretsiel, Leisiel, ne, da heißt eh alles Siel. Aber wenn man da auf eine Karte guckt, hast du das immer auf eine Karte angeguckt? Nee, das habe ich mir heute noch nicht angeguckt. Das sieht dann wirklich aus, als wenn sie da auf so einem Pimmel stehen würden. Also, der ragt da so richtig ins Wasser rein. Das sieht wirklich scharf aus auf Google Maps. Das muss ich mir gleich mal angucken hier. Ja, ich muss mal die Koordinaten noch hast du, oder ich müsste mal auf ein Gretsiel, Leisiel. Ja, ich sehe es schon hier. Ja, sieht schon sehr, sehr, sehr schräg aus, ne? Muss ich auch eine sagen. Passende Karte für uns, mit einer Rakete drauf quasi. Ja, genau, mit der DSM-Rakete. Was war da gerade im Chat? Ach, guck, da ist der GC6ZERX, den er da empfohlen hat. Skullrock. Alter, hier. Will er auch nur angeben. D4,5, T3,5. Scheint aber auch weit oben zu sein, so wie die Straßen da aussehen. Also was muss man gleich auf die Galerie klicken. Oha, ja, das ist schön. Oh, und der noch großkotzig in Englisch gelockt, weißt du, hier dicke Hose wieder. So. hat er tatsächlich, mal gucken hier. Oh ja, ja. Oh ja, die Bilder sehen wirklich gut aus. Ja. Schöne Ecke. Sieht man auch auf der Karte da ganz schön steil auch. Ja. Sieht fast aus wie ein Schnee auf den Bergen da hinten. Ja, aber ich glaube, es ist eher eine Wiesiedlung da, ja. Da siehst du, und wir haben wieder nichts hingekriegt hier. Filia Noctis schreibt gerade, Leihörn ist es nicht. Was haben wir gesagt hier? Leisil. Ja, guck mal, da stand auch Leisil. Also. Vielleicht sind wir auch senil. Ne? Man weiß auch nicht. Eben, das darf man dann nicht so eng sehen. Wir waren so dicht dran, das reicht. Die Ostfriesen wissen, was wir meinen. Denk mal, letztes Mal da der eine Cache 25,7 Kilometer im Off. Also, dann ja, stimmt, ist, ne? ist Leisil auch bisschen, noch. Man muss ja auch ein bisschen kreativ sein. Ne? Ja, ist alles noch im engeren Rahmen. Also zum Glück kann man über Ostfriesen sowas hier sagen, auch Namen verwechseln. Ich kenne eigentlich nur einen und der hat jetzt irgendwie ist krank, ne? Der Bergwart. Der Schwanger, ja. Ja, sonst kenne ich keinen Ostfriesen, glaube ich. Ach, stimmt, der ist gar nicht dabei hier heute, oder was? Nee. Nicht, und doch ganz flach. Er ist ja immer stabil, so knapp unter 30 Zuhörer. Heute ja, aber so viel drüber, dass es in anderen Richtungen immer schwitzig geworden wäre. Ne? Ja, das sowieso, ja. So, dann haben wir Kommentatoren gehabt. Noch ein Geoblock. Tanja Louis Seifer, Mati 16348, Taron, Anonymous und Filia Noctis. Die hat allerdings einen ein Jahr alten Kommentar abgesetzt, beziehungsweise zu einer Folge, die genau vor einem Jahr stattgefunden hat. Den fand ich auch sehr schön. Das stimmt. Man muss ja mal dazu sagen, ihr könnt das nochmal nachlesen, aber Filia Noctis nutzt uns ja als Ersatz für die drei Fragezeichen zum Einschlafen. Ja, unsere beiden lieblichen Stimmen. Ne? Genau, die mit den netten, sympathischen, familientreuen Geschichten. Ja, genau. Wo man nachts schweißgebadet aufwacht und erstmal in den Spiegel guckt, ob man nicht mit einem ettigen Penis in der Stirn gemalt hat. Ne? Wobei, ich bin schon ganz erschreckt, wir sind schon mit den Kommentaren. Achso, mit den Kommentaren ja noch nicht, aber wir sind ja heute, kommen wir ja richtig voran. Sehr flott. Ne? Doch ja. Mal eine kurze, irgendwann schaffen wir die 90 Minuten mal. Kommentare. Ja, nicht nur wir haben das Gefühl, es wird weniger. Das wurde uns auch nochmal bestätigt. GPS ist doch immer noch einige vertreten. Ist mir doch aufgefallen, dass das doch mehr waren, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Aber es hat mich auch gewundert. Also es ist ja kurios, dass doch so viele dann noch darauf greifen, ne? Ja, und es ist immer so merkwürdig. Achso, wie der Doktor schreibt gerade, gestern hat sie dabei das Bad geputzt. Ich hoffe jetzt nicht das Klo. Also die Verbindung fände ich jetzt doch nicht so schön. Ich vermute aber irgendwie schon. Ja, ich befürchte auch. Hauptsache, sie hat neben das Klo auch eine vernünftige Küchenrolle gestellt. Ne? Ich weiß eigentlich gar nicht, was ein Klo ist. Also von daher, ja. Also GPS, meistens wegen der Empfindlichkeit von Handys. Also das mit kann ich ehrlich gesagt... Ne? Das, ja, aber das kann ich doch nicht, also weiß ich nicht, da tue ich mich auch mit schwer. Dann nimmst du das Samsung, wie heißt das Ding? Ich habe schon wieder vergessen. Samsung hat auch so ein Outdoor-Handy. Das kostet noch ein Hunderter weniger und ist immer noch ein gutes Handy. Also da hält das Garmin immer noch nicht mit. Also das ist für mich immer, ich habe das Gefühl, da wird verzweifelt nach Gründen gesucht, warum man einfach nostalgisch unterwegs ist. So habe ich manchmal das Gefühl. Ja, und ich muss immer sagen, das Handy ist mir einmal beim Cachen runtergefallen. Ich cache mittlerweile ja nur noch mit dem Handy. Seit Jahren quasi nur noch mit dem Handy. Das ist mir einmal wirklich runtergefallen. Mein GPS ist mir häufiger runtergefallen, weil man das irgendwie dann doch ein bisschen lockerer hält. Ja, genau. Ne? Aber wenn du jetzt tatsächlich, wenn du sowieso so viel Geld ausgibst und dann holst du so ein Outdoor-Handy, ja, das kriegst du ja auch nicht kaputt. Ist das das X-Cover? X-Cover heißt das. Galaxy X-Cover. Genau. Und die Akkus halten auch schon genauso lange, weil zumindest, das finde ich ja das Schlimmste, die scheiß Garmin-Geräte haben ja auch teilweise gar keine AA-Batterien mehr, die laufen ja auch mit Akku. Also dann geht mir da langsam so die Sinnfälligkeit echt. Der Vorteil von früher, dass du einfach ein drei Packen AA-Batterien dabei hast. Ne? Ja, den fand ich ja immer genial, ja. Nee, also, ja. Ja, aber wie gesagt, viele stehen halt noch drauf. Ne? Ja, um Gottes Willen, ich will das auch nicht ausreden, nur die Begründung finde ich mal ein bisschen seltsam. Also, wenn man es einfach schöner findet, ja, warum nicht? Aber so die eigentlichen richtigen Argumente gibt es eigentlich kaum noch. Naja, dann viele schleppen vieles nicht mehr mit, also wie wir auch. Da liegt die Leiter und sowas alles auch dann wohl eher im Schuppen. Die dann irgendwann bei eBay auftaucht. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, eBay kommen wir ja auch noch, genau. Bei den Wikinger scheint für viele das Event des Jahres zu sein. Ne? Auf verschiedensten Kanälen sehe ich das immer. Also jetzt nicht irgendwie in den Himmel gelobt, sondern aber das ist so das Event, was immer Genau, ja, da fahren, so, genau, ne? da scheinen sie wirklich alle hinzufahren. Mich ärgert das immer mehr, dass Schwiegervater da, vielleicht muss ich mir noch irgendwas, vielleicht mache ich mir noch so eine Schwangerschaft oder so. Vielleicht schafft er ja auch gar nicht mehr so lange. Das könnte natürlich auch sein. Das weiß man nie. Ja, ich wusste, ach gut, dass er da den Link setzt. Ich wollte gerade mal gucken, wie viel haben wir denn da jetzt mittlerweile? Das muss ja dann langsam voll werden, wenn da alle hinwollen. Obwohl, das geht ja noch 1816. Aber es ist natürlich auch nicht wenig, ne? Für ein Projekt ist das jetzt. Stimmt, die sind eigentlich oftmals so bei zwei, ne? Aber gut, das ist ja auch ein bisschen hin, ne? Ja, aber trotzdem. Zwei Monate, also, drei Monate sind sie noch quasi, ne? Bin ja echt erstaunt ein bisschen. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet sogar noch, ja. Naja, aber es ist natürlich nicht zentral in Deutschland. Es müssen ja quasi alle nach oben fahren, alle. Ja, deswegen war ich auch so erstaunt, dass sie alle so, dass da so viele sich gemeldet haben. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen. Aber gut, wir werden ja sehen, was los ist. Und dann auch darüber berichten. Ja, dann AIDA, wurde nochmal angesprochen, man kann natürlich auch individuelle Landgänge machen. Das ist ja vollkommen klar, da ist das Cachen natürlich einfacher, keine Frage. Da hatten wir auch drüber nachgedacht. Aber, das würde mich ja völlig nervös machen. Ich stell mal vor, ich hole mir dann Leihwagen und fahre tatsächlich jetzt zu Stonehenge, wo wir das mit dem Bus gemacht haben, ne? Und dann kommst du da in Stau. Also auf den Bus wird der Schiff unter Umständen warten, weil die AIDA veranstaltet hat, den Ausflug. Ob sie auf dich mit deinem Leihwagen warten, da bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt von. Ja, oder ich sag mal, du musst ja nicht mal einen Stau haben, das reicht ja schon, wenn du eine kleine Panne hast, einen Platten oder so. Ja, genau, ne? Genau. Also irgendwie so ein Missgeschick. Genau, ne? Du hast ja immer so einen Nacken, ich muss aber pünktlich zur Abfahrt, also wäre schon von Vorteil. Ich halte das für sehr ungeschickt, wenn man, glaube ich, den Abfahrt verpasst. Und das wäre nämlich auch so der Punkt, das wäre dann für mich noch weniger Urlaub oder Erholung, sag ich mal, weil so bist du ja eh schon immer so ganz leicht gestresst, weil irgendwie ist es ja doch so Programm, ne, zack, zack. Zack, zack, nach einem genauen Zeitplan. Ja, ist es auch. Und dann bist du ja auch noch so in diesem psychischen Druck, dass hoffentlich passiert nichts. Und, ne? Also jetzt nicht irgendwie ein Loch im Tank oder so. Ja, ne? genau. Also da, kann man machen, aber wie gesagt, ich habe auch Spaß dabei geguckt jetzt mit Heike, weil die auch viele gesagt haben, ja, musst du eine andere Reederei nehmen und so. Und dann habe ich mal geguckt, die meisten Schiffe sind dann ja wesentlich kleiner. Das mag ja aber auch ein Vorteil sein, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber jetzt so, weiß ich nicht, 12 Tage britische Inseln. Also einmal im Kreis sozusagen. Die legen dann ja auch überall an und machen Ausflüge und so. Ich habe aber wirklich mit den Ohren geschlackert. Da ist also 3.000, wenn ich eine vernünftige Kabine und alles habe, so bin ich mit 3.000 Euro dabei pro Person. Für 12 Tage. Wow. Ja, und das zwei Personen, dann bin ich 6.000 Euro. Also nein, das ist mir dann einfach auch zu viel Geld für das, was ich dafür kriege. Was kosten denn dann so Karibik-Kreuzfahrten? Also mit Flug über einen großen Teich und so? Die sind gar nicht, das habe ich auch mal geguckt, die sind gar nicht viel teurer. Da kommt nur der Flug oben drauf. Da kommt nur der Flug oben drauf. Aber ja, der ist ja unabhängig von, also der ist so ein bisschen im Prinzip außen vor, weißt du? Ja, klar, weil der ist ja quasi individuell, also den kannst du ja dazu buchen quasi, oder sagst, ich organisiere das selber, ne? Was hat er denn da gerade rausgesucht? 6.400? Ja, das erscheint mir aber ein bisschen, Moment, das ist ja auch nicht britische Inseln. Tatsächlich steht das als Überschrift drüber, aber da ist auch noch Island mit bei, was ich jetzt nicht gerade als britische Insel bezeichnen würde. Vielleicht haben sie sich verzippt, das sollte eigentlich Irland heißen. Ne? Und dann ja, siehst du, inklusive Flug 6.400, ja, dann relativiert sich das alles natürlich, aber trotzdem ist das ja, also, ja. Und das ist eine einfache Kabine, ne? Also da bist du noch lange nicht in einer von den Guten oder so. Ja, und dann hast du das Problem, dann kriegst du auch nicht vernünftig Essen, weil sie es nicht im Griff haben und so. Und also bezahlst du 3.000 Euro pro Person und ärgerst dich über solche Sachen, weil es im Restaurant immer irgendwie voll ist oder alles weg. Ich glaube, wenn du die teureren nimmst, also das ist ja dann keine AIDA mehr. Ich glaube, da wird das anders laufen. Ah, okay. Stelle ich mir vor. Irgendwer sagte auch schon auf der AIDA, das hatte ich so nebenbei gehört, das war so am Nebentisch unterhielten sie sich, dass die pro Quadratmeter Auslastung bei den anderen wohl viel weniger hoch ist. Ah, okay. Also du hast pro Person einfach mehr Platz und auch mehr Restaurants. Das heißt, die Pötte sind so riesengroß, aber es sind wahrscheinlich genauso viele Leute drauf wie auf der AIDA, die etwas kleiner ist. Ne? Genau. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall teurer Spaß. Aber wer Bock drauf hat, ich würde es nie einem vorwerfen. Ökosauerei nenne ich es trotzdem. Nicht, weil ich es böse meine, sondern weil es eine ist. So einfach ist das. So. Was und das Eichhörnchen hatten wir noch. Ja, das hatten wir vorhin schon kurz genannt, da dass wir Geschichte erzählt haben. Dann haben wir das auch schon durch. Irgendwas fiel mir gerade noch ein. Das habe ich schon wieder vergessen. Das Alter kommt später. Dann kommen wir zu den Events. Eins haben wir wenigstens. Fiel mir so durch Zufall auf. Das ist das GC6A64JF. GCA64JF. HHCDJ. Das Finale 2022. Also gibt's das jetzt wieder. Wann ist das überhaupt? 3. Juni. Genau. 17.30 Uhr Einlass. 20.15 Uhr geht's los. Genau. Und dann geht es sehr lange. 23.30 Uhr. Das ist, also ich war ja einmal da, also ich fand es nicht schlecht. Also jetzt einmal muss ich es jetzt nicht haben. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, dann habe ich es mal erlebt. Ich finde es, man kann es gut mitmachen. Also ich finde die ganzen Verleihungen von Preisen alles überflüssig. Aber es gibt ja genug, die da Spaß dran haben und von daher passt das eigentlich. Und das Event war zumindest schön gemacht. Das ist ein schöner Laden da, also da passt alles. Siehst du, und mir fällt gerade ein, wir können noch ein Event nennen. Ja. Am 10.6. 10.6. 10.6. am Wilseder Berg. Und zwar hat der Albatros, der Wombat 97, macht Urlaub hier und macht ein Event am Wilseder Berg mit Wanderung. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich kann aber da wahrscheinlich nicht, deswegen GCA6CX8. Meet and Greet, Ronja stellt sich vor. Ich glaube nämlich, dass hier der Lönne und die Kixi da irgendwie auch kommen. Und also ich vermute auch, dass der Bergwart dann da ist. Hat der überhaupt eine Genehmigung von uns, dass er hin darf? Ja, genau. Ja, der 10. Juni? Ja. So, und es ist der einzige, also bei mir ist es tatsächlich noch der einzige Samstag, der im Juni eigentlich frei ist. Und wenn ich da jetzt auch noch irgendwie was reindrücke, habe ich im Vorfeld zu ihm gesagt, dann kriege ich hier einen Scheidungsanwalt anrufen. Also ich weiß nicht, vielleicht komme ich da ganz spontan, aber ich denke eher nicht, weil ich... Ja, aber dann kannst du auch zu den beiden Wikingers kommen, weil ein bisschen Schwiegervater los. Also. Ach so. Stimmt. Ja, ist, wäre quasi Win-Win, ne? Ja, eben, das meine ich. Genau. Ne? Also wer da Lust und Interesse hat, das noch nicht gesehen hat, die gehen halt 30 Minuten und danach gehen sie auf den Wilseder Berg. Gehe ich mal stark von aus, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, so wie wir das letzte Mal ja auch gemacht haben. Ja, ja, genau. Ja, muss ich ja mal im Auge behalten, mal gucken. Moment plane ich nicht so weit nach vorne, aber Windelwechsel-Wettbewerb, falls Ronja mitmacht. Ah ja, ich kann mit Kindern ja nicht so, naja, sind ja genug andere, die das machen dann. Gott. Zur Not muss man da immer einfach eine Nussecke reinschieben, ne? Ja, ich... Ab einem gewissen Alter können sie die essen, ne? Ich kann mit Kindern irgendwie gar nicht, also das ist nicht so meine Welt. Ja, dann haben wir die Events. Dann haben wir letztes Mal die Statistik vergessen. Ja, genau. Die stimmt. Da bin ich auch nicht drüber gestolpert. Diesmal habe ich sie mir rausgesucht. Die Project GC Statistik, die Übersicht. Wollten wir uns ja immer mal angucken. Und nachdem es ja schon zwischendurch mal aussieht, als ob es besser wird, sieht es jetzt wirklich tiefrot schlimm aus, ne? Also alles. Ich hätte die Zahlen so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Weil ich merkte, es kommen jetzt wieder so ein paar wenige Caches, aber nicht mehr so viel wie in den Jahren zuvor. Aber also um mal zu sehen hier, verschiedene Caches gefunden in Deutschland. Wenn man da den letzten Monat mal nimmt, von 2023 zu 2022 sind das -15%. Ich verstehe nicht ganz, in der letzten Woche ist es +40%. Das ist irgendwie auch krass, ne? Naja, war Osterwoche. Viele waren unterwegs. Ja, aber das war ja letztens Jahr auch. Also. Nee, da war Ostern, aber... Ach so, ja, das kann sein. Okay, war Ostern vielleicht sogar später oder sogar im März, ja, oder so. Ja, hast du recht. Also wandert ja mal so ein bisschen. Das könnte daran liegen, ne? Ja, okay, wenn man die letzte Woche nämlich mal außen vor lässt, genau, aber sieht es bitter aus. Also, das ist die letzte Woche ist nämlich in allen Statistiken hier die einzige, die grün ist. Ja. Und zwar weit grün, also ja, immer so 30, 35, 40%. Der Rest ist immer genauso fast hoch, zweistellig fast, rot. Ja. Ja, das ist schon krasser, ja. Eigentlich immer gleich, ja. Außer einmal ist es immer zweistellig rot und zwar richtig hochrot. Ja. Boah. Cache ist gepublished im letzten Monat -31%. Ja, Wahnsinn. Also das ist, merkt man jetzt deutlich. Deswegen seit dem 1. Januar gepublished -17% im Vergleich zum Vorjahr. Deswegen geht Groundspeak auch der Arsch schon auf Grundeis im Moment. Jetzt versuchen sie es wieder mit Souvenirs um sich zu schmeißen, sinnlosen irgendwie Massen. Cash muss man jetzt machen und also im Moment finde ich das ganz schwierige Zeit fürs Cashen. Und auch wenn man guckt, also aktive Cacher, ne? Ja, krass, ne? Minus 18 vom 1. Januar ausgerechnet, ja, gegenüber letzten Jahr. Also ein Fünftel weg. Das ist nicht wenig. Davon werden auch ein paar durchaus auch Premium-Mitglieder sein. Minus 18? Wo bist du? Ach, aktive Cacher in und aus Deutschland, da unten bist du. Ja, genau, minus 18. Ne? Was ist denn das da oben? Ach so, aus Deutschland, das noch, okay, das ist das minus 15, ja, okay. Ach so, okay. Ja, das ist irgendwie auch ein seltsamer Vergleich immer ein bisschen, aber. Ja, aber aktive Cacher in Deutschland sind es also jedenfalls 15% runter. Ja. Also überall nicht gut, ne? Ja, Wahnsinn, echt. Das ist wirklich viel. Ich merke es auch im Podcast. Also ich habe mal geguckt, Spaß hat, nachdem ich gesehen hatte, dass alle sagen, es wird weniger. Das ist auch so. Sie waren jetzt vor der letzten Folge 700 Abrufe. Das sind auch schon so wieder 100, 150 weniger als früher. Das merkt man doch, ja. Wo mich das immer wundert, weil ich sag mal, da ist es ja eher so, dass die Podcasts durchaus dann immer noch mal gehört werden, so aus Gewohnheit, ne? Aber wenn es natürlich jetzt auch so leichte Abweichungen gibt oder eine leichte Tendenz nach unten, spiegelt das natürlich dann das Hobby wieder. Ne? Das wäre ja fast nachvollziehbar. Ne? Ja, ist schon krass. Ich weiß immer nur nicht, ob diese Jahre so also gerade 2022, was ja auch noch so stark Corona geprägt war, ja, das ob das so ein gutes Referenzjahr wäre. Mich würde mal so eine Referenz auf 2019 interessieren. Ne? Ja, aber ich glaube schon, dass es weniger geworden ist. Das merke ich selber auch. Also das ist... Naja, ich sag mal, man merkt, also zum einen merkst du hier, und das ist ja in deiner Region genauso, die Publish-Mails werden weniger. Ab und zu jetzt neulich hat mir wieder, also hier einer um Soltau hat ja so einen großen Ring gelegt, damit irgendwie nachher 60, 70 Caches einmal um Soltau rum als Retour. Ja. Der ist neulich wieder aufgeploppt, wo immer wieder mehr war. Aber im Endeffekt hast du ja, ich sag mal, alle drei Wochen mal eine kleine Runde mit 12 Dosen, die rauskamen. Ja. Das hast du ja fast gar nicht mehr. Vereinzelt kommen, ploppen welche hoch, 2, 3, dann da nochmal eine. Und ich merke es ja, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, auch so bei meinen Log-Einträgen an meinen Caches, ne? Also jetzt auch gerade in der Ferienzeit, wo doch mal ein paar Leute herkommen, da hat sich nicht viel getan, ne? Ja, das ist echt zu merken. Überschaubar. Ja. Mal spannend, wie das weitergehen wird. Vielleicht lag es jetzt auch dieses Jahr, ich kann das immer nur für Norddeutschland, aber wir hatten jetzt auch wirklich die letzten 8 Wochen, das ist ja, wir haben ja unterirdisches Wetter, also das muss man ja auch mal dazu sagen. Du machst ja nicht rausgehen, also ehrlich. Nee, und das stabil eigentlich seit einem Vierteljahr fast, ne? Ja. Also, nachdem der Jahreswechsel relativ warm vonstatten ging, wird's ja dann irgendwie scheiße. Ich finde richtig scheiße. Ich wollte jetzt Mittwoch zum Beispiel echt nochmal gerne los, ne, weil Heike sowieso ein bisschen später kam. Ich kam raus auf der Arbeit, fing dann zu hageln. Und dann hagelte das durch. Nee, 20 Minuten, 25 Minuten, bis ich zu Hause war. Also das kübelte aus Eimern darunter. Also, fürchterlich. Wir können das ja mal mit vorziehen. Wir jetzt uns in eigener Sache noch mit eingeschoben. Wir waren ja auf Rügen ein paar Tage, ganz spontan mehr oder weniger. Also wir hatten geguckt, wollen wir in den Osterferien noch weg, weil eigentlich haben meine Frau und ich mal getrennt Urlaub. Sie hatte mal das Problem mit Monatsabschlüssen. Sie kann also erst so am 4.5. anfangen Urlaub zu nehmen. So, und dann konnte ich meinen Urlaub ein bisschen schieben, hatten wir ein paar Tage zusammen, haben gesagt, was machen wir? Wir wollten erst an die Schlei. Und dann habe ich nochmal geguckt, da ist Mensch, ich sag hier, in Rügen ist auch eigentlich eine schöne Wohnung gewesen, ein Apartment, zum selben Preis, für einen Tag länger. So, okay, dann fahren wir nach Rügen, ist zwar ein bisschen längere Anfahrt, aber haben wir einen Tag mehr, okay. So. Grundsätzlich, meine persönliche Meinung, also Rügen ist nett, aber wird völlig überbewertet, finde ich. Ich sag mal, wir waren ja in Selin, das ist ja dann hier diese Granitz und so, also landschaftlich schön, so hügelig, schön waldig. Ja, ich weiß. Richtung Mönch, gut, da hat es mir gut gefallen. Auch den Wald am Kreidefelsen fand ich schön und das war's dann aber auch. Ja, genau. Prora wird total überbewertet, also gerade jetzt, wo es renoviert ist, ist es absolut hässlich. Sowas Hässliches habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. War vorher die Pisse. Ja, aber da hast du vielleicht noch diesen Charme gehabt, dass es so eine Art Lost Place ist, ein bisschen, oh, guck mal hier, das ist alte Substanz und hat Hitler gebaut oder bauen lassen, keine Ahnung. Jetzt sieht das einfach aus wie in einer Bahnhofsvorhalle oder wenn du im Kreißsaal bist, in den 80ern, weiß gekachelt, alles gleich, müssen Namen an die Häuser schreiben, damit du überhaupt weißt, wo du bist. Also, ne? Ja. So. Fand ich ansonsten, wie gesagt, es war ein netter Urlaub, aber wie gesagt, Rügen wird uns wahrscheinlich nicht wiedersehen, weil das hat mir jetzt nicht so zugesagt. Aber was ich da jetzt dazu sagen wollte, weil du sagtest, hier Hagel und so, wir sind dann am Karfreitag ging das dann los, also es war sowieso recht kühl, aber trocken. Karfreitag, horizontaler Regen, so bei 3,5 Grad, also kurz vor Schnee, aber Schnee wäre wenigstens angenehm gewesen. Das war richtig Müll. Ja. Und am Samstag sind wir zurückgefahren und wir wollten eigentlich noch in Stralsund ran. Und ich bin in Stralsund nur raus zum Tanken und ich bin echt keine Memme. Also die Frau und die Kinder, die sind eher so, dass sie immer frieren. Und ich habe gesagt, Leute, das können wir uns sparen. Also wenn ich schon sage, nee, bei dem Wetter nicht durch die Stadt oder so, das könntest du komplett vergessen. Das war richtig Müll, richtig Müll. Also von daher, wir sind damit durch, ne? Ja, also wir waren da einmal also für anderthalb Wochen oder ich verlängere das, ich weiß gar nicht mehr, wir waren da mal eine Woche oder so. Ich mochte das Fahren schon nicht, alles eng Straßen da, das war, überall wollen sie Geld fürs Parken, also das war schon, denn jede Parkmöglichkeit, die nicht bezahlt ist, da haben sie Steine hingelegt. Ich kam mir so vor wie so ein Abzockerland, echt. Also das muss ich auch mal sagen, das hat uns richtig, also letztes Jahr zum Beispiel auf Fehmarn war das bei den meisten Parkplätzen so, dass du die erste Stunde hast für lau gehabt. Ja. So, oder auch mal, hast du auch mal Parkplätze gehabt, wo du wirklich mal einen halben Tag stehen konntest oder drei Stunden frei oder so, ne? Mit einfach mit Parkschein oder mit der Parkkarte. Aber da an jedem Pups ein Parkscheinautomat und dann gerne auch mal 30 Minuten 2 Euro und dann jede weitere Stunde 2,50 oder so. Ja, ne? Das fand ich auch echt krass. Also. Und da haben wir auch gesagt, es ist ja wirklich an jeder Ecke. Also ich habe jetzt auf den Kontoauszügen mal geguckt und gedacht, okay, also geparkt haben wir doch an einigen Stellen. Ne? Da kannst du einmal für Essen gehen. Ja, ne? Ja, das ist uns damals auch aufgefallen. Also, nee, Rügen hat uns auch nicht so mitgenommen, kann ich nicht behaupten. Also, ein, zwei schöne Ecken, aber die habe ich überall. Also. Ja, wie gesagt, ich fand hier die Ecke, also Mönchgut hinten hat mir landschaftlich total gefallen, mit diesem leicht welligen Land und fand ich wirklich toll. Und auch am Kreidefelsen oben den Wald ringsrum in diesem Nationalpark da schön. Ne? Aber der Kreidefelsen auch, da bauen sie jetzt da so einen Skywalk drauf, dass du darüber gehen kannst. Oh Gott. Weil direkt drauf darfst du ja irgendwie nicht mehr, wegen Abbruchgefahr. Also gibt es jetzt steht da ein großer Stahlpylon mit so einer geschwungenen Bühne drumherum. Ja, macht's jetzt auch nicht schöner. Nee. Und also ich war es jetzt nett mal zu sehen, aber ja, nett. Warst du denn auch cashen da? Ja, ich war auch ein bisschen cashen, habe aber nicht so viel gemacht. Also zum einen, weil wir 2 Tage quasi uns mehr oder weniger gar nicht draußen bewegen konnten, weil es wirklich mistig war. Ja. Aber so ein bisschen war ich cashen und zum Beispiel den Cash, den ich in einer Telegram-Gruppe gefragt hatte, den habe ich nicht gefunden. War ich da drauf, also ist ja irgendwie auf der Seebrücke da, aber keine Ahnung, der war irgendwie, der sollte noch eine Stufe klemmen. Ich habe da noch jemanden gefragt, ich bin am zweiten Tag nochmal hin. Irgendwie ist auch schwierig, da zu fummeln, wenn da über Leute mal rumgehen, habe ich dann irgendwann gelassen. Ne? Ansonsten, ich glaube, da gibt es, also es gibt einige gute Caches da, auch da in Selin, wo wir waren, aber wenn ich mit der Familie unterwegs bin, gehe ich nicht in Lost Place, ne? Das mache ich halt nicht, ne? Ja, wobei ich war da in einem Lost Place, ich weiß gar nicht, ich kannte den Owner gar nicht, aber das ist wohl ein relativ bekannter, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Lex Parker. Ja, genau, Lex Parker, genau. Mhm. Ja, da bin ich dann in irgend so einen, also es tut mir leid, aber ich weiß gar nicht mehr, was es alles war. Ich habe es damals sogar, glaube ich, einen Artikel drüber geschrieben oder so. Der war begründet scheiße. Also wirklich. Ja, es war ein Lost Place-Gebäude gewesen, aber so, das wirkte alles verkrampft irgendwie. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also Heike hatte dann auch bald keine Lust mehr, weil der war scheiß. Vielleicht war es auch echt die eine Ausnahme, die ich jetzt gerade erwischt habe, aber Und Rohre hatte ich sowieso keine Lust, das war ja so überlaufen, das war ja voller als die Stadt da. Ja, ich wollte mir halt Prora einmal mal angucken. Also der Junior hatte sich dafür interessiert. Im Vorfeld habe ich gesagt, Mensch, der hat da so ein riesengroßes Hotel hingebaut. Ja. Ne? Also, und dann wollte er es halt mal sehen. Und dann haben wir uns das halt angeguckt. Und dann, da waren wir aber ganz ehrlich, ich glaube, das war einer der wenigen. Nee, da haben wir es doch geschafft, nach einer Stunde weg zu sein. Genau, da habe ich noch gesagt, lass uns mal schnell zum Kassenautomat gehen. Wir sind bei 58 Minuten, das muss ich die nächste Stunde auch noch zahlen. Da haben wir wirklich uns nur eine Stunde aufgehalten. Ja. Quasi einmal unten durch, Richtung Strand raus und dann einmal einen Hotelblock längs und dann wieder zurück. Mhm. Weil jetzt habe ich es gesehen, jetzt reicht es. Und das, was mich total genervt hat im Urlaub auf Rügen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber die ganzen Baustellen. Überall wird gebaut. In Selin, riesengroßes Hotel, was sie vorne am Strand quasi da bauen, an der ersten Reihe. Auf Prora wird ja überall gepflastert. Also wirklich, und das war nachher so, das war jetzt wirklich, also ich habe zu meiner Frau nur irgendwann mal gesagt, so, ich sag, weißt du, was mir richtig auf den Sack geht? Überall, wo du hin willst, steht irgendeiner mit dem Bagger rum. Das hat mich nachher wirklich genervt, es kann doch nicht wahr sein. Ich meine, es ist noch keine Hauptsaison, ist auch irgendwann müssen sie ja machen. Ja. Und es war jetzt auch, also es war nicht, dass es jetzt laut war, aber es hat mich einfach nur genervt, dass du immer irgendwo Absperrung hattest, musstest irgendwo rumfahren, jetzt irgendeiner stand da mit dem Bagger, du musstest warten. Das ja, fiel extrem auf, ja. Und ansonsten Caches, die ich da so gemacht habe, also einen, da kommen wir nachher noch zu, den empfehle ich auch, der war wirklich gut, aber der Rest ist halt wirklich, ja, Pettlinge, ne? Also ich meine, Dr. Ringling schreibt keine Geschmackssache, der macht klasse Caches. Ich glaube keiner, dass er Geschmackssache ist, der macht bestimmt auch klasse Caches, nur den, den ich da hatte, der war einfach scheiße. Der Hint passte nicht vernünftig, die Beschreibung war schon sehr seltsam zu dem, was wir dann vor Ort gefunden haben. Ich, wie gesagt, vielleicht habe ich auch die eine Ausnahme von ihm gefunden, die jetzt nicht so doll ist. Ich meine jetzt gar nicht, dass der Owner schlecht ist oder so, sondern nur mir war der halt, nehmen alle von dir, die sind alle geil. Und ich denke so, Heike, komm, wir gehen mal in ein so Gebäude rein, ne? Mhm. Das lag so irgendwo auf dem Dorf, also ein verfallenes Haus. Und der war dann wirklich gruselig, also kurz so komplett knicken. Ja, und wie, also ich hatte ja auch im Vorfeld ja mal geguckt, was das so ist, ne? Und hier zum Beispiel, was in das Septo gerade reinschmeißt, der Hausmeister von Mukran oder so, die habe ich auch alle gesehen, aber ich habe gleich gesagt, nee, ich sag, wenn wir überhaupt Mukran, wir waren mal kurz da, saßen ins Mukran, sind da mal irgendwie an der Promenade längst, dann gehst du halt auch nicht in Lost Place, gerade nicht mit den Kleinen. Und ich habe auch irgendwelche Caches, die 3 Stunden gehen, sowieso gleich ausgeschlossen. Immer, ja, da komme ich irgendwo vorbei und gut. 5 ist sowieso schon, wenn ich schon lese, wieder Erfahrungen klettern, wünschenswert, ja, das kommt gemacht. Ja, genau. Das ist, ich hab dann direkt in Selin von unserer Ferienwohnung weg, quasi der Start waren irgendwie 5 Minuten zu Fuß, gegen Lepp halt einmal die Straße hoch, die haben so eine Hauptstraße da, die Wilhelmstraße, wo die ganzen Villen stehen, diese Bäder-Architektur. Ja. Da konntest du halt die Straße hoch und der Lab war an sich auch gar nicht schlecht, weil du halt immer so, wir hatten so Schilder aufgestellt, wie die Häuser früher, wer die gebaut hat, was da so früher drin war. Ja. War ganz gut gemacht. Dann bist du einen Lab hochgegangen, konntest den Bonus mitnehmen und den anderen konntest wieder zurückgehen. So. Also einmal Straße hoch, einmal Straße wieder runter und die Straße ist irgendwie so, weiß ich, so 600, 700 Meter lang oder so. Ja. So, und bei dem zweiten auf dem Rückweg, da gingst du dann an von Station 3 einmal komplett runter die Straße bis Station 4 am Ende der Straße und musstest zu Station 5 vom Lab dann wieder 300 Meter zurück. Um dann zum Bonus 600 super. Meter wieder an Station 4 vorbei. Ne? Traumhaft. Ja, da richtig mitgedacht. Ja, ich glaube, ich vermute mal, habe ich nachher so gesehen, das war glaube ich nicht immer so, der muss irgendwie an dem Lab wahrscheinlich irgendwo eine Aufgabe korrigiert haben und dann sind ihm irgendwie vielleicht die Station durcheinander gegangen oder so. Oh Gott. War jetzt nicht so wild, weil jetzt irgendwie 600 Meter extra laufen geht halt, aber habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein Kack? Also, ja, das ist so langweilig dann, ja. Das kann ich verstehen. Nee, das war quasi eigentlich so das Einzige, ich weiß gar nicht, in den 3 Tagen, da habe ich dann irgendwie 20 Caches gemacht und davon waren allein schon 12 dieser Lab mit den beiden Boni-Dosen. Ja, also, ja. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber ein paar vernünftige Earth-Caches hatte ich gefunden, die auch machbar waren, ne? Naja, man kann ja doch nicht mit Familie in Urlaub fahren und dann geht man, macht mal, ich bin jetzt 8 Stunden auf Cash. Ja, genau. Ich habe dann abends mal, einmal habe ich gesagt, abends komm, ich gehe jetzt nochmal eine Stunde hier, habe den Lab dann alleine gemacht, der hat keinen Bock mehr, da waren die Füße schon breit. Da habe ich gedacht, ich gehe jetzt nochmal eben eine Stunde raus und mach das da eben und dann ist auch gut. Wie gesagt, und den Rest haben wir dann gemacht, wo wir hinkamen. Ich hatte mir eine PQ gezogen und dann, wo wir unterwegs waren, und ich bin dran vorbeigelaufen, war okay, wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, klar. Ja, so war das dann halt ganz in Ordnung. Und 2, 3 Earth Caches hatte ich mir rausgesucht, die machbar waren. Die haben wir halt auch mitgemacht, ne? Ja, so cache ich eigentlich insgesamt nur. Ich habe auch diese ganz tollen, och, und da musst du 6 bis 8 Stunden. Ach ja, lass aber mal nicht im Urlaub machen. Ich habe auch früher mal so Nachtcaches, dann 3, 4 Stunden. Oh, ich habe da keinen Bock zu. Dann kommst du irgendwie 3 ins Bett, dann bist du den ganzen nächsten Tag nicht. Ach nee, das Erlebnis ist mir dafür nicht toll genug, um das mir alles anzutun mittlerweile. Die muss ich ja tun, aber das ist so einfach. Vielleicht wird man einfach alt. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch neulich mal wieder jemanden getroffen, der sagte, Mensch, wir könnten mal wieder Nachtcash machen, haben wir früher öfter mal gemacht und so. Und ich dachte, ja, ich sag, Zeit fehlt mir zum Teil, aber wirklich dann immer. Und dann habe ich auch so überlegt, naja, aber ich glaube, ich bin meistens dann eher enttäuscht. Weil also meine Art zu. Oh. Was jetzt? Wir laufen. Und dann können es auch irgendwas Pettlinge sein, müssen keine Basteleien sein und nichts irgendwie, wo ich lange knobeln muss. Also ich verliere mittlerweile immer eher die Geduld dabei. Ne? So, dann habe ich zu so einem Nachtcash, der dann irgendwie hoch bewertet ist und mit irgendwelchen Knobelaufgaben und so. Ich weiß nicht, ich glaube, früher habe ich dann gesagt, komm jetzt irgendwie durch und fertig. Jetzt würde ich wahrscheinlich in der Station 3 sagen, jetzt kloppen wir die Kiste auf und locken oder ich fahre nach Hause. Ne? Man zeichnet das ja alles selber gut, nachdem man es dann gemacht hat. Wenn ich mir so überlege, früher waren die auch nicht besser, da hast du irgendwie nach 2, 3 Stunden halt keinen Bock mehr gehabt. Da war ich froh, wenn die Scheiße dann auch irgendwann mal zu Ende ging. Ja, genau. Das kann doch so toll gewesen sein, sondern es reicht dann einfach irgendwann. Ja, das war früher bei mir auch so, dass ich irgendwann so, also nach 3 Stunden oder so, und dann immer irgendwelche Blinker zählen oder irgendwelche Reaktivlichter, die Morse-Code auslesen, hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Aber da habe ich dann zumindest gesagt, komm jetzt irgendwie durch. Ja, ich glaube, heutzutage würde ich sagen, wisst ihr was, Leute, macht hier weiter, ich fahre jetzt nach Hause. Ja, das geht mir auch so. Ich würde dann aber sagen, jetzt draufgeschissen, ich habe keinen Bock mehr. Das hätte ich früher wahrscheinlich nicht gemacht. Nachtcaches machen wir mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr. Aber es gibt auch kaum Wege, von daher hat sich das eh erledigt. Ja. Und Lost Places, wenn ich da zufällig drüber stolper, gehe ich rein. Wenn ich ihn nicht finde, ist mir das egal. Also das muss ich mal früher TM, im Gegensatz zu heute, Lost Place Caches, früher war das so Cosmic Bob mäßig. Das heißt, 5, 6 geile Stationen, die waren aber auch machbar, also nicht so der Aufriss, sondern eher normale, schwer zu finden, aber schon normale Stationen. Und dann hast du halt noch 3 Stunden auf diesem Lost Place zugebracht, die alles angeguckt. Heute ist das ja so, die kommen halt kein Mensch mehr dazu, sich die Lost Place anzugucken, weil diese Caches im Vordergrund stehen. Ich finde, das hat sich echt verschoben gegen früher. Ja, das stimmt. Ja, ich sag mal, so elendig viel Lost Places habe ich ja auch früher nicht gemacht, so in den ersten 2, 3 Jahren, weil so viel gab es ja hier in der Ecke nicht und dann hätte ich in den Osten fahren müssen. Ja, doch, du bist weit unten, weil ich hatte hier durch Hamburg, habe ich hier ein paar hundert Lost Places gemacht die ersten Jahre, ja. Und ich sag mal, wenn ich hier so damals in Dorfmarke, der alte Baumarkt oder so dran denke, das waren halt, die Stationen waren halt relativ einfache Station. Also da war genau, jetzt nichts. Genau, da ging es mehr um den Lost Place, der stand mehr im Vordergrund. Genau. Das war zwar gut eingebaut, aber du konntest sie gut finden. Ja. Und, ne? Ja. So, und das kippte irgendwann. Da standen dann praktisch die Caches plötzlich im Vordergrund und das ist für mich völlig langweilig. Also da kann ich auch in so ein, weiß ich nicht, wie heißen diese Dinger da gehen, hier, die wo man bezahlt. Escape Room gehen, da ist auch nichts anderes dann. Und da habe ich überhaupt kein Interesse dran, ehrlich gesagt. Das ist für mich kein Cachen. Also da fehlt mir die Bewegung, da fehlt mir alles. Ja, und das ist natürlich auch, also auch wenn ich jetzt hier damals an die alte Endoklinik, die es jetzt ja nicht mehr gibt, denke, da waren ja auch dann einige Stationen da eingebaut und wir sind da 2 Tage hingewiesen. Ja, also wenn du halt ein Lost Place hast mit irgendwie 25 Stationen, dann wird es auch ein bisschen anstrengender. Ne? Wirklich auch nicht mehr, dann wird es auch langatmig, das ist nicht mehr kurzweilig. Ne? Ich werde nie vergessen, wir haben ja in der Nähe von der Wurmsdorf war so ein altes Abrisshaus an der Landscheide, ganz abgelegen im Nichts. Ne? Da führte die Straße, durftest du eigentlich gar nicht fahren. Die war nur für Fußgänger und Radfahrer. Und da war das war wirklich ein Lost Place Haus irgendwann. Der wurde dann bedost von, ich weiß gar nicht, wie hieß der hier aus Hamburg, der hat auch diesen ganz tollen Nachtcash gemacht, da hat eine Weile war der hier auch am Wirbeln und hat Karriere gemacht, heute hört man nichts mehr. Ah, Püpsi Müpsi, genau. Ach, Püpsi Müpsi, ja. Er hat dann in dieses Haus irgendwie 10 Stationen, ich bin in dieses Haus rein und egal welche Tür ich aufmachte, hatte ich irgendeine Station vor mir, ich wusste nur nie welche. Das war so, also wirklich, das war so in etwa das sinnlos bedosteste Cash, Lost Place Cash, den ich hier erlebt habe. Wirklich, egal welche Tür oder Schrank oder irgendwas, also alles war irgendwie Station. Also das war eindeutig zu viel des Guten. Na gut. Ja, Papa erzählt vom Krieg. Genau, der kurze Ausflug immer einmal auch auf Rügen, also wieder drüben. Jeder so wie er mag, meins wird's nicht. Sind wir beide nicht, beide nicht so die Fans von, ich merke das auch schon. Genau, wie gesagt, es war nett und ich wollte halt unbedingt mal hin und das habe ich jetzt geschafft und dann kommen die nächsten Ziele. Ne? Ja. Von daher. Dann kommen wir zur letzten Folge mal zurück. Ach, guck mal, er ist gerade Püpsi Müpsi verlinkt. Ich weiß gar nicht, cache der überhaupt noch? Muss mal gucken, wann er den letzten gemacht hat hier. Falls das nicht alles verlinkt. Oh, 10.900. Dann hat er aber aufgehört. Der hat doch früher auch mehr gemacht. Oder? Aber ich weiß es mal nicht mehr. Der war ja richtig am Rühren. Hört aber auch 2018 irgendwie auf sein, seine Übersicht da. Okay, kann ich mir in etwa vorstellen. Naja, 2022 hat er noch ein paar gefunden. Ja, aber eben auch ein paar. Ne? Auch alle 3 Monate mal einen, so, ja. Ja, genau, das ist eine große Lücke. Und dann kommt 2019, es ist irgendwie. Die meisten sind raus einfach. In Griechenland, ja, okay, ja, war noch mal. Im Urlaub war schon immer ein bisschen was gemacht. Ja, macht wohl auch nicht mehr viel, ja. Ja, dann haben wir vom letzten Mal. Ach so, da kriegten wir ja so eine leise Kritik. Völlig berechtigt, ja. Dass wir uns über Bilder lustig gemacht hätten von dieser Cacherin, die ihren Namen da irgendwo nicht sehen wollte. Mhm. Da hatte ich ja erstmal sehr nett geantwortet, dass ich, ja, das ist immer halt immer so ein Ritt auf der Rasierklinge. Wollen wir eigentlich nicht machen, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, passiert aber halt mal. Und Also erstmal, dass ihr das jetzt wehtun will, also das war mir ein bisschen zu schmalzig geschrieben. So ein bisschen zu sehr auf die Tränendüse. Ja, gedrückt. So schlimm war es jetzt auch nicht. Grundsätzlich muss ich dazu mal sagen, wollen wir das auch tatsächlich vermeiden, weil das macht man nicht unbedingt. Aber es ist so die Frage, was ich mich dann so ein bisschen dann doch gewurmt hat. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht, deswegen komme ich da heute auch nochmal drauf. Ob das nun Stil oder nicht Stil ist. Das ist so wie Stolz, Ehre, Respekt und so ein Scheiß. Das sind alles so Füllwörter, die man immer benutzt, wenn man irgendwas nicht wirklich festmachen kann. Diese Frau oder diese Kescherin, die Frau ist mir eigentlich völlig egal, mir geht es eher immer um Kescher oder Kescherin, die sich da aufgeregt hat, weil sie ja, was hatte sie, ach, ihr Name wurde in irgendeinem Rätselcache benutzt. Genau. So, die finde ich doof, die Frau, also nicht die Frau, die Kescherin finde ich doof. Und wenn ich jetzt auf die Galerie gucke und die sieht, ist, also mal ganz ehrlich, da frage ich mich immer, was wo ist denn genau diese Linie politisch korrekt? Ich gucke mir dieses Bild an und diese Frau ist einfach mal hässlich. So. Und das darf ich jetzt nicht sagen, weil das dann stillos ist, oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist das so? Ja, ich genau, du darfst in dem Podcast, den ja. Die Leute hören, weil sie deine und meine Meinung hören wollen, ja. Oder unseren Blickwinkel auf die Dinge, die in der Szene laufen, darfst du deine Meinung nicht mehr sagen. Ja, also ist ja natürlich übertrieben. Er hat das ja so nicht gemeint. Und das, die Kritik, also nochmal, die war auch völlig okay. Also da ist das ist gar nicht, dass ich die jetzt zerreißen will. Also, sondern mir geht es darum, das mal einzuordnen. Und ich habe nur wirklich so ein bisschen autistische Züge. Deswegen so manche Sachen, die immer so gefühlvoll von den Leuten genutzt werden. Deswegen kann ich auch mit sowas wie Stil und Ehre und Respekt und sowas nichts anfangen. Sondern das kann ich immer nur mechanisch, ehrlich gesagt, nachvollziehen. Weil wenn die Frau hässlich ist, was soll ich denn machen? Soll ich mich hinsetzen und sagen, oh, die sieht aber hübsch aus? Oder ich sag gar nichts. Aber das ist nicht das, was ich sehe. Sondern, also ich sag mal so, wenn ich da stehe und sie sagt, die sieht aber auch verbiestert aus. Als Beispiel. Ist das für mich ehrlich gesagt nicht mal eine Beleidigung? Nee, das ist nee. Für mich ein Sachstand, also eine Beschreibung oder wie soll ich das nennen? Also als die Kritik reinkam, habe ich ja dann auch, also mich wurmt sowas immer dahingehend, dass ich sage, Mensch, haben wir da nicht aufgepasst? Ja. Und dann habe ich mir nochmal die Folge genommen und ich war ein bisschen schwierig rauszufinden, wo das eigentlich genau war, weil wir springen ja auch mal ganz gerne so ein bisschen. Dann habe ich die Stelle gefunden, habe sie mir angehört und habe gedacht, naja, aber ganz so war es auch nicht. Also es wurde einmal kurz was zu dem Foto gesagt, zur Person. Eine ganz kurze Anmerkung, die war nicht mal unter der Gürtellinie. Ja, ja. Das war eigentlich, ja, kann man drüber streiten, ob er das machen muss, aber es war nichts Beleidigendes, wo man sagen muss, oh, das war jetzt nicht gut, dafür müsste man jetzt zu Kreuze kriechen. So. Ja, wie gesagt, also die Kritik selber will ich auch gar nicht. Genau, ich habe mir zu Herzen genommen, habe gedacht, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber da genau. Die Situation, die er da so beschrieben hat, so war sie so massiv oder so extrem oder so war sie überhaupt nicht. Ja, weil ich meine, trotzdem ist es im Prinzip angebracht, die Kritik erstmal grundsätzlich, ja, genau, wenn er damit ein Problem hat, weil wo wir es zum Beispiel auch gemacht haben, ist hier bei ja, Elkaball, unser ganz spezieller Freund. Und da wird es dann auch mal heftiger. Ja, aber ich mal ganz ehrlich, ich kann seine Fresse tatsächlich nicht mehr sehen. Und das ist für mich noch nicht mal eine Beleidigung. Ich will dieses Gesicht nicht mehr sehen. Ewig taucht das mittlerweile in allen Logs auf, weil der casht hier alles weg und überall pöbelt er rum mit seinem, wenn ihr den nicht gut versteckt habt, ist das euer Problem und so. Sorry, aber ja, und wenn ich das scheiße finde und das Gesicht nicht mag, dann kann ich auch sagen, dass ich das Gesicht nicht mag. Mich stört das genauso wenig, wenn er hier über die Events laufen würde und sagen, Mann, sieht der Nebuli aber scheiße aus. Ja, das soll er auch machen. Also, wir sind Boulevard und wir bleiben Boulevard. Genau. Und das wird auch manchmal ein Ritt auf Messers Klinge sein. Ja. Und das kann man ja manchmal auch sagen, Mensch, Jungs, da habt ihr vielleicht ein bisschen, ja, dann, wie gesagt, man merkt jetzt auch an der Kritik, wir haben uns das nochmal zu Gemüte geführt. Ich habe es mir noch angehört, du hast ja auch deine Gedanken zugemacht. So, ja. Und dann ist so eine Kritik auch angebracht. Wir nehmen das auch gerne an, weil manchmal wir machen das hier live, hier wird nichts geschnitten danach. Also wir haben, glaube ich, noch nie was rausgeschnitten. Nee. So, von daher rutscht auch gerne mal vielleicht mal was raus, wo man nachher sagt, ah, es war vielleicht doch nicht so ganz okay. Kann man auch gerne uns dann zu anmerken. Und wie gesagt, macht das ruhig. Ich fand es da in diesem Rahmen der letzten Sendung war alles okay. So, ne? Ja. Was schreibt er gerade? Meine Grundregel, man kann jeden für das beschimpfen, wofür derjenige sich bezüglich Verhalten oder auch Aussehen entscheidet. Den Satz verstehe ich nicht ganz. Man kann jeden für das beschimpfen, wofür derjenige sich bezüglich verhalten soll. Für Aussehen entscheidet er sich ja nicht. Im Gegensatz zu dem, was der nicht ändern kann. Ja, aber dann ist das, dann darf ich ja Cabral nicht mehr weiter. Der beschimpfen haben wir ja eh nicht. Der sieht aber nicht gut aus, kann aber nichts gegen machen. Naja, der könnte zu Doktor. Wie ist der noch? Naja, aber ich sag mal, wenn wie Cabral, wenn ich wirklich bei jedem Lockenfoto mit dranhänge und eine Vielzahl von Fotos habe und du quasi im Endeffekt nur mal auf die Galerie klicken musst und siehst Fotos, wo man dann sagen muss, Mensch, das sieht aber sehr, also das ist jetzt nicht wirklich glücklich geschossen, das Foto, oder? Ja, ne? Ja, das stimmt. Das ist dann so. Und ich meine, und er haut ja auch mal mit der Faust richtig in die Mitte. Da muss er auch damit leben, dass er auch mal was zurückkriegt. Ne? So. Ja, das stimmt. Ja, wer auffällt, der erntet oftmals auch Echo. Das ist ja bei uns auch so. Wir kriegen ja dann auch mal Echo. Ne? Also es hilft nichts. Wie gesagt, wir sind Boulevard, wir machen Boulevard. Und wenn ich anfangen muss, politisch korrekt zu sein, dann mache ich hier dicht, aber sonst auch nichts. Gott sei Dank muss ich das nicht, weil es unser Podcast. Herr Michel hat es auf den Punkt gebracht, da muss man seine Hackfresse nicht vor jede Kamera stecken. Ich denke, damit ist alles gesagt. Ja, das bringt es irgendwie auf den Punkt, das stimmt. Ja gut, wollte ich nur mal gerne, also weil es mich nochmal beschäftigt hat und ich fand, wie gesagt, nochmal, also nicht, dass das wieder falsch ausgelegt wird, die Kritik finde ich völlig in Ordnung, weil nur dann kann man ja was lernen, das muss ich mir lesen, ich habe es mir wirklich durch den Kopf gehen lassen, du ja auch und, ja, und deswegen wollten wir einfach auch was dazu sagen, einfach aus, ach, noch so wieder ein schönes Füllwort, aus Respekt. Ach, ja, schön. Jetzt müssen wir noch Ehre und Stolz einbauen und dann können wir für den Dritten Weltkrieg anwerben, die Leute. Nee. Stolz übrigens ist eine große Kaufhauskette auf Rügen. So, jetzt geht nur noch Ehre. Ne? Ach, kannte ich gar nicht. Nee, Stolz nicht auf Rügen, sondern auch die ganze Ostseeküste. Von Fehmarn gibt es auch. Fehmarn bis quasi wahrscheinlich Usedom rüber. Okay. Kaufhaus Stolz. Ach, ja. So, dann kam die Litfaßsäule beim letzten Mal. Da hatten wir ja die Frage... Litfaßsäule, Plastiktüte mit dem Logbuch dran, ist das nun in Ordnung? Ach ja, genau, die Geschichte. Da kam noch eine Mail jetzt, gerade rechtzeitig noch, von Sorglos. Er hat jetzt nämlich nachgefragt, ich lese das einfach mal vor. Moment, ich habe mit dem Owner beim letzten Event gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass die vor Ort gewesenen Reviewer das Behältnis bemängelt haben. Das war nur eine Klarsichthülle mit einem Logbuch an der Litfaßsäule, ist wohl nicht genügend Schutz. Die Magnetfolie mit Logbuch dahinter sind anscheinend aber weiterhin erlaubt und gestuldet. Also wie wir gesagt haben, ist ein bisschen, da hat der Reviewer schlechten Stuhlgang gehabt, weil, also sorry, aber also ein Magnetschild ist genauso scheiße oder gut, wie immer man das sehen möchte, wie so ein Plastiktüte, oder? Ja, ich sag mal, wenn man die Glassichthülle vernünftig anbringt, ja. Also jetzt mal abgesehen von der Litfaßsäule, aber ich sag mal, eine Glassichthülle irgendwo in der Telefonzelle ist dann auch nicht genug Schutz. Weil eine Litfaßsäule kann sie auch durchaus so sein, dass sie nicht reinregnet. Und wenn du dann dieses wasserfeste Papier hast, geht das ja theoretisch auch. Wenn du unten eine Ecke hast, wo sie rauslaufen kann. Also wenn da mal nicht wieder irgendwelche persönlichen Sachen waren. Ja. Also mir klingt das alles echt. Also wenn ich da im Endeffekt jetzt ein Logbuch hinterlegt habe in einem Behältnis und wenn es dann wirklich nur eine, ich meine, guck dir an, wie viel Tüten einfach in der Gegend rumliegen, wo ein Logbuch drin steckt, wo das der Behälter sein soll, mitten im Wald. Da ist es dann okay. Bei manchen wäre ich noch froh, wenn eine Tüte drin wäre. Ja, also, ja gut. Aber da hatten wir gar keine Kommentare zu, oder, was die Leute davon halten. Das hat mich erstaunt. Von so einer Litfaßsäule, weil ich dachte, da werden ja noch ein paar Meinungen losgehen. Aber da wahrscheinlich haben alle unsere Hörer, sind Owner eines Caches an der Litfaßsäule, wo du direkt auf dem Papier locken sollst. Wollte nicht auffallen. Ne? Genau. Also dazu könnt ihr gerne mal schreiben. Das würde mich echt mal interessieren, wie da so die allgemeine Meinung ist zu so einer Plastikhülle an der Litfaßsäule. Also ich kann ja nicht so auffällig gewesen sein, sonst wäre es den ratzfatz weg gewesen. Also muss er ja schon irgendwie ganz geschickt gemacht haben. Ja, ich wollte sagen, du kannst ja nicht einfach eine Plastiktüte daran hängen. Ja, eben. Das, ich meine, das muss ja schon irgendwie so ein bisschen geschickt machen, dass es halt nicht sofort weg ist. Ne? Aber also für mich spricht da ehrlich gesagt nichts gegen. Na gut. Ja, sind wir mit den Kommentaren quasi auch durch. Ja, kaum 50 Minuten und schon. Du hast vorhin gesagt, das wird vielleicht mal eine kurze Folge. Ja, ne? Ich habe es auch echt gedacht, aber... Ja, dann kam ich mit Rügen. Guck mal, der Filian Doktor schreibt gerade, Tüten haben nur die Aufgabe, das Logbuch schön feucht und matschig zu halten. Ja, das ist aber Tüte in Tüte, was du meinst. Wenn du nur eine einfache Tüte hast, geht das einige. Zum Beispiel Filmdosen, da ist ein kleines Tütchen zusätzlich schon ein Vorteil, würde ich sagen. Ja, und zwar da bei Filmdosen wäre ein kleines Tütchen oben drüber, um das Ding direkt in die Tonne zu werfen, noch das Beste. Ja, das wäre natürlich das Optimale, ganz klar. Und es sollte keine von diesen aufrollbaren Tüten sein. Ja. Kommen wir zu den Themen. Ja. Groundspeak. Ja, also ich weiß. Punkte. So wollte ich auch die Folge nennen. Ist der, ich habe das alles gar nicht verstanden. Ich lese das Newsletter immer ehrlich gesagt nur ab und zu. Ich mittlerweile auch. Lese es auch nur mal so manchmal quer drüber. Und ja. Ich bin auch erst 2 Tage später drüber gestolpert, weil es irgendeine Diskussion gab. Ja, vor allen Dingen erfahre die erste Herausforderung des Wheel of Challenges. Ich wusste noch nicht mal, dass es dieses Wheel of Challenges, also wir verlinken das natürlich auch, Wheel of Challenges gibt. Also ich habe das gar nicht so ganz verstanden. Die haben jetzt irgendwie so ein Rad irgendwo aufgebaut. Ja, das... Und vor allen Dingen steht dann, wir haben das Glücksrad das erste Mal gedreht und das Rad stoppte bei Smileys suchen. Das verstehe ich schon nicht. Bei der Herausforderung geht es um die Frage, wie viele Geocaches man in einem Monat finden kann. Darauf kommt man über Smileys suchen? Naja, weil du ja, wenn du einen Cache gefunden hast, machst du ein Smiley draus. Ich meine, wie die auf ihre Geschichten so kommen, muss man ja, seitdem die anfangen, Hunde in die Welt zu lassen, überlege ich nicht mehr, wer denen eigentlich morgens in den Arsch getreten hat, damit sie darauf kommen. Und oder morgens in die Fresse gehauen hat, beim durch die Tür kommen. Ne? Und dann kommt vom 3. bis zum 30. April, ich weiß auch gar nicht, so eine schräge Zeit, aber naja, hast du die Möglichkeit, 3 neue Souvenirs für den leichten, den mittleren und den schweren Level dieser Herausforderung zu verdienen. Leicht, finde und logge 5 Caches, also ein Lab. Mittel, finde und logge 10 Caches. Schwer, finde und logge 100 Caches. Warum nicht gleich 1 Million? Also irgendwie... Ja. Also genau, also 5 und 10 ist ja auch schon wieder so, dass man sagen muss, okay, das kriegen sie irgendwie alle hin. Wir haben ja vorhin in der Vorbereitung zur Sendung kurz drüber gesprochen. Ich habe ja auch mal bemängelt, dass die letzten Challenges, die sie da so hatten, immer zu leicht waren. Dass man nach 3 Tagen hier in Deutschland damit durch war, wenn man so, ich sag mal, so mehr oder weniger regelmäßig casht, dann hat man es ja immer nach 1 Woche geschafft oder 2. So, und dann warst du durch. Dann war der Rest des Monats, war dann, oder Vierteljahr, wie lange das teilweise ging, war dann nichts mehr. So. Jetzt hier aber dann 15 und 100 zu machen. Ja. Also ich habe, wie gesagt, in 12 Jahren Geocaching 4 Monate gehabt, in denen ich mal über 100 Caches pro Monat war. So, also ja, da wird's, also ich, wenn ich mich jetzt strecken wollte, würde ich es vielleicht schaffen, aber ich strecke mich nicht mehr für die. Ne? Und die Meinungen sind da auch sehr durchwachsen. Also einer schreibt ja, na, endlich meine herausfordernde Challenge. Das klingt wie eine Drohung. Wie viele Felder hat das Glücks? Ja. Ich befürchte, es sind 12 Felder mindestens. Ne? Oh, ich kann ein Rating erstmal setzen. Das muss ich erstmal auf 1 setzen. Aber weißt du, warum sie 3. bis 30. April gemacht haben, weil es genau 4 Wochen sind? Montag bis Sonntag. Ah, okay, alles klar, ja. 28 okay. Tage, ja. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, ist ein Marketingmanager, von denen darf man sowieso nichts erwarten. Also, aber theoretisch müsste es ja so sein, Jörg, wenn wir jetzt im nächsten Monat in der Mai-Folge auf die Project-Daten gucken, dann müsste man ja sehen, dass das alles hochgegangen ist. Das stimmt, das wird mal richtig spannend. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten, ja. Wenn sie ja alle versuchen, jetzt die 100 Dinger sich zusammen zu locken vom Sofa aus. Ja, das stimmt. Müsste man, vielleicht ist das auch der Ansporn von Groundspeak gewesen, sagen, hier kommen die Zahlen, gehen ja stetig nach unten. Die sehen die ja wahrscheinlich sogar noch viel detaillierter, dass sie da versucht haben, das so zu drehen. Das sind aber auch eine ganze Menge. Oh, manche meckern auch rum, dass damit nur die Labs gepusht werden sollen. Ja, kann stimmt, ja, aber die Labs, die Frage kommt ja auch gerade, die Labs zählen mit. Ja, deswegen. Also da werden die Labs ganz eindeutig in meinen Augen mit gepusht, das stimmt. Aber viele finden das auch eine interessantere Herausforderung. Also das scheint gar nicht so schlecht angenommen zu werden, muss ich auch mal sagen. Also ich bin heute in den Statistiken bei mir hängen geblieben und bei mir stecken die Labs auch schon auf Platz 2 von den gefundenen Cache-Arten. Ja. Ha, Michael sagt auch gerade, das ist doch dann kein Ding. Ja, aber du musst ja trotzdem erstmal 20 Labs machen, also ein bisschen Zeit. Du musst ja schon investieren. Also, Ja, du musst doch erstmal 20 Labs finden in der Umgebung, die du noch hast. Es ist jetzt ja nicht gerade, dass vor 2 Wochen die Lab-Schwämme wieder kamen. Ja, wenn man da wohnt, wo du wohnst. Also ich gehe kurz durch den Elbtunnel, den alten, und dann... Ja, das habe ich mir auch schon vorgenommen. Ich habe schon gedacht, wenn es hart auf hart kommt, ich bin, glaube ich, am 29. April in Lübeck. Zur Not muss ich da dann eine Stunde mal sagen zur Familie, ich muss mal kurz auf Klo. Also ich habe das jetzt, also nicht wegen dieser Challenge, sondern wir wollten Ostern jetzt nicht gerade in den Wald, weil das Wetter ja fantastisch war, und dann kann man sich in etwa vorstellen, was im Wald los ist. Mhm. Und dann bin ich mit Heike rüber nach Hamburg, da waren wir einfach lange nicht mehr und haben dann tatsächlich da, wir haben da auch die meisten Labs schon weg, aber so rund um St. Pauli waren noch ein paar offen, und dann sind wir durch den alten Elbtunnel und haben da eine schöne Runde durch Hamburg gemacht, also rund um Kiez. Das macht schon Spaß, oder kommt auch schnell was zusammen, ja. Ja, also ja, also das wäre auch nochmal so eine Option. In Hamburg war ich auch schon länger nicht mehr, also gerade auch so was Cashen angeht. Habe ich neulich zu meiner Frau noch gesagt, in Hamburg waren wir ewig nicht mehr zum Shoppen oder einfach mal in die Stadt oder so. Weil wir eigentlich immer eher nach Lüneburg fahren oder. Ne? Sind ja auch alle voll da. Die Läden sind ja auch mittlerweile alle weg, da ist ja nicht mehr so viel. Ja, ja. Also aber überall so, das ist ja das Problem. Aber man sieht, Groundspeak pusht im Moment viel Cacherei, ja, wunderbar. Macht Klimmzüge. Ja, weil sie früher auch immer gesagt haben, die Punkte sind es nicht und so. Und ja, das ist jetzt eher das Gegenteil. Muss man mal sagen. Ja. Dann kam das nächste rein, auch von Groundspeak. Damit sie nicht ganz in Vergessenheit geraten, das GIF. 10 Jahre. 10 Jahre GIF dieses Jahr. Haben sie eigentlich geschrieben, wann das genau ist? Gibt noch keine Termine, ne? Auch gerade, nee, es geht glaube ich, über es geht ja über das ganze Jahr irgendwie fast immer, und dann. Wann, Herbst, ja, wann, ne? Genau, wann Termin ist zum Einreichen der Filme, wann wir unseren Gipfelstümper noch wieder rausholen. Ne? Ich bin mal gespannt, ob das noch so einen Zulauf wieder kriegt jetzt, weil wenn das auch weniger Cacher werden, wird das, glaube ich, alles schwieriger. So dieses, ich werde gerühmt in der Community. Ich sage, ich werde berühmt in der Community, da bin ich nicht mehr so davon überzeugt, dass das noch zieht. Ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei. Na, wen gibt es denn da jetzt noch so? Ich sag mal, jetzt außerhalb von irgendwelchen Podcasts, wo man die Leute kennt, aber so jetzt hier Instagram oder so, die grasenden Reporter sind in der Bildfläche verschwunden. Die sind weggekifft, ja. Die über die Alpen gegangen sind, sind wahrscheinlich von irgendeiner Lawine verschüttet worden, die gibt es auch nicht mehr. Ja, stimmt. Es ist ja so, was sowas angeht, so in den sozialen Netzwerken. Ist wenig geworden, ne? Relativ ruhig geworden. Da gab es ja früher genügend, die immer Content geliefert haben. Ist nichts mehr, ne? Ja, ist richtig. Das, was man noch sieht, ist so dann hier die Rucksackabenteurer. Die machen immer noch mal ein bisschen hier und da, sieht man was. Naja, gut, muss ja auch Werbung finden. Genau. Das andere Magazin auch, aber nehme ich immer weniger oder eher weniger wahr als die Rucksackleute. Ja, wenn denen die Praktikanten abspringen, dann ist ja auch. Ja, und ansonsten, also wie sieht man, die regelmäßig auch irgendwelche Blogs oder so beschrieben haben, das wird alles weniger. Ja. Dass der aus Schleswig-Holstein noch der Geoblog, noch ein Geoblog, noch einer der wenigen, der regelmäßig schreibt. Ne? Ja, selbst die Podcasts sind ja wieder weniger. Die Jungs da aus Kiel, wo die herkamen, sind ja auch schon nicht mehr, sind ja auch schon Geschichte. Ja, wenn man dann gegenüber früher guckt, ne, wie viel Geocaching-Podcasts gab es allein aus Deutschland, ne? Ja. Die regelmäßig gesendet haben, hat ja auch stark nachgelassen, ne? Die Fahne hochhalten. Das GIF wird im November 2023 stattfinden. Bleibt dran für die Ausschreibung und weitere Details dazu. Also wird auch demnächst was kommen. Ja, Philia Noctis schreibt auch gerade, der Finne wird schon richtig, also da gehe ich auch von aus, von dem kommt bestimmt wieder was, ne? Ja, das ist klar. Und da ist es ja auch nicht immer das Schlechteste gewesen, was der gemacht hat. Nee, das stimmt. Das war einer der guten, absolut. Also wenn ihr Lust habt, einen GIF-Beitrag zu machen, das ist gar nicht so schwer. Man darf nur keinen Penis mit vor die Kamera halten, dann wird es schwierig. Und dann gehe ich ja davon aus, dass es dann wieder bei Glider in Hannover im Kino da. Wenn es das Kino noch gibt, ne? Wieso? Ja, manche Kinos gibt es ja dann auch schon. Weil wir Kescher da jetzt waren, haben sie das Ding immer verschreckt. Ja, aber ich glaube, das war ja so ein alteingesessenes und so. Ne? Also. Ja, ja. Wir werden euch da rechtzeitig drüber informieren, wenn der Gleiter wieder sein GIF-Event macht. Ach, schreibt er, 13.11.23, neue Schauburg, siehst du? Ja, siehst du. Das war auch ein nettes Kino, da hat mir auch gefallen. Da. Wir sind da ja mal runtergefahren. 13.11., also bestimmt wieder in der Woche, oder? Ich muss mal gucken hier. Ja, war aber ein bisschen weiter Anfahrt auch, muss ich sagen. Auf den Montag. Montag ist auch noch. Das ist ja gut, da haben wir ja frei. Aber Dienstag ist nicht. Ach, der nächste Tag ist ja dann immer der anstrengend. Ja, gut, ich sag mal, aber am Wochenende kriegst du wahrscheinlich so ein Kino auch nicht gemietet, ne? Das ist natürlich auch schwierig, ne? Ja, leider, wenn der hinkommt, natürlich, klar. Der ist doch reich, der. Kann man nicht aber diesen Projektor rausreißen und da, wo er die Kohltour mal gemacht hat, an der Location einfach rausnehmen? Ach, der Kleider stellt sich doch auch an. Guck mal, andere machen mega zu Hause in ihrem Garten, da könnte er das doch auch zu Hause in seiner Wohnung machen. Beamer aufstellen. Wir kommen alle und dann gucken wir mal Kleider im Garten. Wir können das ja organisieren. Ich habe seine Adresse. Ach, ja, gut. Wir können mir das ja vorsehen und ihn überraschen, sozusagen. Genau, genau. Wenn da 200 Leute vor der Tür stehen. Wir können das ja heimlich auf OC publishen, dann kriegt das nicht, er das nicht sofort mit. Ne? Ja, das stimmt. Die anderen schon, er nicht. Das stimmt. OC, gibt's das eigentlich noch? Wir müssen ja mal dazu sagen, was das ist, dass wir die meisten wissen. Das wäre opencaching.de. Genau, guck das ist mal eben. Haben Sie schon neues so Design? Das ist so eine Plattform, wo sich alle 44 Jahre zwei Cacher verlieben. Ne? Ich find Open Caching irgendwie süß. Es tut sich nichts. Es wird immer nur über das Design gesprochen seit 30 Jahren und es tut sich nichts, aber immerhin, ja. Aber ich hab, und die Events werden immer besprochen. Also ich hab im letzten Monat zwei Logs gekriegt von meinem OC virtuellen. Oh. Ja. Da habe ich schon fast Angst gehabt, dass irgendwo einer die Plattform gehackt hat. Ne? Wollte ich gerade sagen. Das war bestimmt irgendwie was. Da wollte einer verschlüsseln, entwickeln. Das kann sein. Hat sich irgendwie verklickt und wollte eigentlich einen chinesischen Ballon steuern. Ne? Also es gibt die Plattform noch. Ich habe nochmal nachgeguckt. Sie lebt noch. Ja, kann man so machen. Kam letzte Woche eine Umfrage irgendwie auf Tröd hier. Wie heißt das noch? Mastodon? Mastodon, ja. Aber da haben auch, glaube ich, 90% gesagt, Open was? Oder? Nee, ist ja eh nur alles Kopien vom Groundspeak. Und dann wird immer vergessen, die zu archivieren. Bei Groundspeak sind die dann schon 2 Jahre archiviert. Und bei Open Caching liegen die immer noch rum, weil die 2 Jahre keiner gesucht hat. Also es ist einfach schwierig. Die Plattform tut mir auch ein bisschen leid, weil die echt da Zeit und viel Liebe investieren und sie wird einfach ignoriert. Das ist schon echt deprimierend. Ich frage mich halt auch immer, liegt es dann wirklich tatsächlich auch nur an unserer Region? Weil hier ist ja wirklich, was OC angeht, ist ja wirklich tot. Also es ist wirklich richtig tot. Hier ist im Umkreis so wenig und das ist halt, da brauchst du gar nicht hin, da weißt du gleich, also wenn du was findest, dann kannst du erstmal das Wasser rauslassen aus der Dose. Ja. Ne? Vielleicht mag das ja in der Berliner Region oder im Süden, läuft das ja wirklich besser, dass du da auch, dann ich sag mal, alle paar Wochen mal ein OC angehen kannst und der ist auch vernünftig gewartet oder so. Aber hier ist das halt alles Kacke. Ne? Also ich habe bis jetzt eher immer das gleiche über uns gelesen. Ach, lohnt nicht, da ist immer alles schon, der ist versifft oder vergessen worden zu archivieren und ja. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mal irgendwann mal auf die Suche gehe, ob ich noch irgendwo alte Aufzeichnungen habe, dass ich noch so einen Navi-Cache finde oder so. Also Navi-Cache habe ich ja noch immer gemacht. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, warum sollte man da hinwechseln? Das ist das Einzige, was die Cacher ja doch interessiert, auch wenn sie alle sagen, nö, das interessiert keinen, ist doch immer noch, ich will ja auch hier ein bisschen dicke Hose machen, ich will ja auch ein bisschen berühmt werden, ich will auch dies und jenes. Und die anderen sollen ja auch sehen, was für ein langes Pendelchen ich da habe. Und ja, kannst ja nicht, das kannst du bei Open Caching nicht machen. Oh, das ist Navi-Cache. Nee, Navi-Cache kommen war das, ne? Ich glaube, kommen war das. Ich glaube, das ist weg. Das hat man schon mal geguckt. Oh, da ist jetzt. Nee, da war aber. Das funktionierte nicht mehr. Aber jetzt ist da Bonus Pragmatic Play, was immer das ist. Oha. Irgendeine Spieleseite, wo du jetzt 10.000 Euro Minimaldeposit. Oh Gott, oh Gott. Ui, oh Gott. Ui, ui, ui. Was ist denn das für eine Scheiße? Nee, RP, das sind Rupien, ne? Oder was ist das? Ja, vermute ich fast mal. Ja, ja. Ja, sehr komische Seite. Lohnt sich also nicht mehr hinzugehen. Ich muss gerade mal gucken, wie viel gefundene bei OC habe ich angegeben. Bin ich schon dreistellig? Ich glaube nicht. Wo finde ich das denn hier? 95 gefunden. Oh, gerade noch zweistellig. Oh, jetzt lese ich gerade, was ist jetzt hier? Es gibt es bei Open Caching. Wir machen ja auch gerne Werbung für die, also ist überhaupt kein Problem. Indonesien siehst du. Der beste Online-Slot-Glücksspielseite mit der höchsten Gewinnrate in Indonesien, schreibt Interceptor. Na gut, ich lasse es mal aus. Was für ein ist denn dieser Monte Cristo Cash da? Ist das was Besonderes oder was ist? Klärt uns auf, Chat, Mensch. Ihr könnt das auch nicht nur so reinschreiben. Und wo ist der Link dazu? Was ist das für ein Cache? Wenn das was vom Graf ist, dann muss das ja in Bremerhaven sein. Ne? Was ist das vom Graf? Graf von Monte Cristo. Ich dachte, das wäre vom Graf sein. Von den Pastorentöchtern. Pastorentöchter? Ist ja schön, dass sie die alle kennen. Interceptor. Ich hab von Pastorentöchtern noch nie was gehört. Monte Cristo. Die Pastorentöchter. Rette das Emsland vor dem Untergang. Emsland. 40 Mal gefunden worden. Und der ist jetzt besonders gut. Hat ihn einer gemacht hier von einem, der zuhört? 6 Stunden. 5 Kilometer. Oh Gott, nee. Ach so, das wieder mit Terminen und oh Gott, nee. Ja, okay. Und das ist jetzt, wahrscheinlich ist das wieder so einer, den sie bei GC nie durchgekriegt hätten, weil da irgendwie Engelpiez mit Anfassen gefordert ist. Da gehe ich auch von aus. Obwohl, der wird für 30. August 22, dann 15. Oktober, das sind 2 Monate, dann 17. Dezember. Also so oft, für UC-Verhältnisse wird das sehr oft gemacht. Aber der Nachfolger von Vergissmeinnicht ist das. Mhm. Aber Vergissmeinnicht war doch in so einer alten Hütte eigentlich, oder? So eine gemietete Hütte, ne? Da bin ich überfragt. Also ich sehe, so oft wird er jetzt auch nicht gefunden. Da braucht man dann Kalender. Daher OC. Okay. Da kommt doch auch nur alle paar Monate ein. Ne? Zuletzt ist ein bisschen öfter jetzt im März, aber ansonsten ist das auch, nicht so überlaufen. Der ist auch auf GC gelistet und auf, den brauchen wir ja schon wieder. Es muss doch mal ein Alleinstellungsmerkmal geben. Ja. Ne? Da musst du aber wahrscheinlich bei der Plattform, dann darfst du auch nicht die Pastorentöchter, sondern musst du irgendwie die Pferdewirte das Ding nennen oder so. Ne? Ja. Nee, also, Er ist OC-only. Ich steig nicht mehr durch. Okay, auch wenn er OC-only ist, so überlaufen scheint er auch nicht zu sein. Schon wieder neues Design bei OC. ich muss mich immer wieder amüsieren über dieses Designgeschichte. Also mal ganz ehrlich, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ne? Aber der Chef, ich weiß gar nicht, wer da genau der Chef jetzt ist bei OC, wenn er das nicht schafft, in 3 Jahren das Design endlich zu ändern und immer noch, das geht nicht, weil dies und die, ja, dann schmeißt den weg und holt einen anderen. Also sorry, aber was ist denn das für eine Projektleitung? Der heißt Mirko, aber das ist nicht der Non-Chef, oder? Ich weiß es nicht, aber da passiert, Naja, vielleicht kriegen sie es irgendwann hin, vielleicht sehen wir das auch noch falsch. Ist mir auch egal, ich will die gar nicht schlecht reden. Nein. Wenn er Bock drauf hat und ein bisschen mehr Freiheit braucht, der ist da richtig. Ich bleib bei Crowdspeak, solange die noch einigermaßen formal sind. Die Freiheit nehme ich mir. Jetzt haben wir Open Caching aber auch richtig großes Brett eingeräumt hier. Ja, ich wollte sagen, glaube ich, 4 Minuten oder so. Das ist Sendezeit. Ist heute aber auch ein Laberkram, ne? Ich sag's dir. Im Impressum ist die Postleitzahl auf 14. Immerhin gibt es schon eine Postleitzahl. Ja. Okay, machen wir weiter. Es wird mal wieder Geld verdient. L-Tour. Gehören die eigentlich, ist das nicht TUI oder ist das, das ist ein eigenes? Nee, das ist ein eigenes, ja. Die wollen jetzt auch Geld verdienen. Aber ich glaube, die haben erstmal nur Werbung gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also es gibt eine Seite auf L-Tour, das findet ihr unter Geocaching verbindet Abenteuer und Reiselust. Wir verlinken das natürlich auch. Und da gibt es, da kann man jetzt, ich habe es, Moment. Also ich vermute, ja. Den Artikel geschrieben hat ja einer aus Hannover. Oder unterstützt, weil 1,7 Millionen aktive Geocacher gibt es in Deutschland. Ja, da hat mal wieder einer gar nicht übertrieben. Da hat einer irgendwo das Komma falsch gesetzt. Das ist wie bei der persönlichen Penislänge. Wenn man das Komma falsch setzt, dann. Ne? Waren es bei Project GC, glaube ich, noch 100.000. Naja, er hat vielleicht das Jahr einfach aufkumuliert. Das heißt, wir beide sind auch je 12-mal drin vermutlich. Ja, so kann man es auch machen, oder? Ja, nee, die 12, das ist ja immer, wahrscheinlich ist es ja nicht nur einfach summiert 12-mal, sondern es ist ja dann immer vervielfacht. Ne? Ich bin da auch gar nicht erst drüber gefallen. Also jetzt nochmal erstmal zur L-Tour. Die haben das jetzt Oster-Adventure genannt. Und mal zusammengefasst lese ich mal die 6 Punkte davor. Geh zu einem L-Tour-Reiseshop in deiner Nähe. Lade dir die Adventure-App auf deinem Smartphone herunter. Scanne den QR-Code am Schaufenster, so kommst du direkt zum L-Tour-Oster-Adventure. Löse die 10 Rätsel. Wenn du die Rätsel richtig gelöst hast, erhältst du am Ende ein Lösungswort. Vervollständige mit Hilfe des Lösungswort die angegebene URL. Auf der Webseite kannst du dich jetzt für das Gewinnspiel anmelden. Also machen die das jetzt einfach mal als Werbung. Das heißt, sie verkaufen einem ja nichts, sondern Werbung. Genau, und sie weisen auch explizit darauf hin, du sollst dich bei Geocaching anmelden, aber du sollst nur die Adventure Lab App runterladen. Ne? Genau. Von anderen Apps sprechen sie gar nicht. Also es geht erstmal rein jetzt, um Labs. Genau, es geht erstmal rein um die Labs und ich finde die Kommentare schon gut. Guten Morgen, ich war in Mainz und wollte das Adventure Lab machen. Leider gab es keinen Monitor. Ist das nur zu Ladungsöffnungszeiten möglich? Ist das auch in Ludwigsburg lösbar, auch wenn dort kein Lab veröffentlicht ist? Also man merkt schon, ist auch sehr gut geplant. Also kann man nicht anders sagen. Ich habe eure Oster. Eigentlich eine tolle Idee. So werden mehr Leute auf Geocaching aufmerksam, was daran wohl gut ist. Nur schade, dass in jeder Stadt dieselben Rätsel sind. Das fördert die sogenannten Statistik-Cacher. Also, kurz und gut, die Begeisterung hält sich in den Kommentaren schon mal in Grenzen. Dann sind wir ja, haben wir natürlich hinterher recherchiert. und was uns zugelaufen ist, sind die Antworten. Ich mach's mal kurz durch hier. Die Antworten sind Beratung, Hotel-Hotline, Café. Was Hotline? Café? Nein, also bei Station Beratung. Also ach so, genau, ja, hast du Beratung, ja. Antwort Hotel-Hotline. Café, genau. Koffer packen, Ball. Hä? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ah, warte mal, ich guck mal auf. Jetzt wird's schwierig. Ich guck mal auf mein Original. Wer hatte mir das geschickt? Da ist das besser aufbereitet. Ich hatte das so rüber kopiert, da sieht's nicht so gut aus. Ich wollte sagen, das ist jetzt hier in einer Zeile geschrieben. Wahrscheinlich hätten wir es so, jetzt hab's hier. Ja, okay. Beratung ist es Hotel, bei Hotline ist es Café, bei Kofferpacken ist es Ball, bei Parken ist es 87, bei Abflug ist es PCHVEE. Also das ist ein Checkable wahrscheinlich. PCHVEE, genau, kann man auch discovern. Rom 1987, Ägypten, Mumie, Rückflug, Passage, Auspacken, Suite, Hot Deal, Türkei. Ich weiß nicht, ob es ihm recht ist, deswegen sage ich mal nicht, wer es rübergeschickt hat. Also das habe ich nicht selbst erfunden, also dieses ist mir zugelaufen. Wer also was gewinnen möchte, hat jetzt schon mal die Antworten. Und dann stellte sich überraschend heraus, es gibt auch eine zugehörige Coin dafür. Das ist TB6JAK2. TB6JAK2. Und siehe da, von wem die wohl ist. Die L-Tour Geocoin vom Geheimnisträger. Sieht man, wer seine Fingerchen da wieder im Spiel hat. Ja. Also hat er ihnen einfach ein Lab verkauft, so würde ich das verstehen. Aber ich meine, er hätte natürlich richtig Geld machen können, wenn er für 100 L-Tour-Shops immer denselben Lab verkauft hätte. Ach, hat er auch, ne? Ja, ups. Guck an. Mensch. Möchte auch nicht wissen, was er dafür gekriegt hat. Wobei ich mich jetzt frage, ob was er da macht, nicht ein Tanz auf der Rasierklinge ist. Wenn jetzt also L-Tour merkt, dass das richtig große Nachfrage ist, kommt L-Tour dann nicht auch auf die Idee, Kescherreisen anzubieten? Und das ist dann eine andere Größenordnung als der, ja, wir fahren jetzt doch nicht dahin, weil der Krieg ist, wir fahren jetzt lieber ins dahin, weil der Bürgerkrieg ist. schwierig, ne? Ja. Adressen sammeln, mehr ist das nicht. Ja, da gehe ich von aus, dass das Adressen sammeln ist. Was habt ihr gedacht? Weiß nicht, ob er sich damit so, dann so selbst die Konkurrenz aufweckt. Ja, ich würde mit jeder Firma arbeiten, aber keine, die Reisen anbietet. Wumps, also, weißt du noch, wir hatten doch auch von TUI mal diese Reisen zu Lost Places. Das ist ja auch irgendwie verstorben, ohne dass man viel gesagt hat, aber ja, aber komisch. Also ich finde es gewagt, was er da macht, muss ich ehrlich sagen. Ja, sag mal, jetzt muss man natürlich dann wahrscheinlich sagen, ja, aber das ist ja seine andere Firma. Ne? Das hier hat ja nicht die Kescher-Reisenfirma gemacht, sondern das ist ja der Geheimpunkt. Ja, aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob er nicht da... Nee, es ist absolut, hatte ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, ist vielleicht nicht so ganz klug gewesen. Ja, das würde wieder dafür sprechen, dass es von ihm so gedacht ist. Wie gesagt, wenn die Resonanz groß ist, dann macht L-Tour natürlich auch gleich mal die Augen auf und sagt, oh, guck mal, Mensch, die wollen aber wirklich und so. Naja, also auf jeden Fall wollen die alle einen Hauptgewinn haben. Scheiß auf die Adressen. Ja, ja. Einmal, was Hauptgewinn war Türkei, glaube ich, oder so, ne? Reise in Türkei? Ja, wie sowas, ja. Ja, deswegen sage ich, also das ist spannend. Ich gucke gerade auf die Seite von TUI, das war ja hier tui.com/lost-places. Da hat sich aber auch, glaube ich, nicht wirklich was verändert. Also, ich korrigiere eben, es ist nicht Türkei, sondern Mauritius ist der Hauptpreis. Oh, das war da nochmal. Ich wollte gerade sagen, genau, da fährt man vielleicht nicht mal ebenso hin. Ne? Da, wobei ich gerade gelesen habe, dass Reisen unfassbar teuer geworden sind, auch gerade Türkei und so, das hat sich mal locker verdoppelt und so. Weil die Flüge mittlerweile anders einkaufen, wegen dieser Corona-Geschichten und alles. Also es ist, du kannst, wenn du Glück hast, billiger tatsächlich nach Mauritius fliegen teilweise als in die Türkei. Weil das an den Flügen liegt. Oder liegt das daran, dass die Türkei eines der wenigen Länder ist, die noch direkte Reisen nach Russland anbieten? Lassen sich das vielleicht teuer bezahlen? Nee. Okay. Wer will auch im Moment noch nach Russland, ehrlich? Ja, wir haben, ich habe einen Bekannten, der arbeitet da im Konsulat und der sagt halt, wenn er nach Hause kommt, alle 8 Wochen mal, es geht halt immer nur über die Türkei. Ansonsten kommt er aus diesem blöden Kackland nicht raus. Ja, das glaube ich. Ja. Nee, aber das hatten sie geschrieben, also die großen Reiseanbieter kaufen einfach nicht so eine Menge an Flügen auf. Und wenn dann doch genug buchen, dann kaufen sie die Flüge praktisch kurz vorher und dann kosten die natürlich erheblich mehr. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, es wird nicht mehr so viel auf Halde vorgebucht und so. Ne? Genau. Und deswegen ist es manchmal sogar billiger, tatsächlich so eine Fernreise zu machen, als so eine kurze. Vielleicht auch mal als Tipp hier für die Kescher. Ja. Naja, wir werden sehen, was mal rauskommt, was L-Tour da macht. Also ich spiele jetzt nicht mit, aber ich warte doch immer noch auf ein Bild von irgendwer bei Beate. Beate wollte das T-Shirt von diesem komischen Geo-Game-Dings da. Ja, und zwar nur im T-Shirt wollte sie sich fotografieren hier. Ja, und nach Möglichkeit hältst du das T-Shirt dann auch hoch und zeigst es auch mal von der Rückseite nochmal. Ne? Wir warten also immer noch auf das Bild mit dem T-Shirt. Ja, wenn du uns also hörst, dann bitte in die Kommentare. Beziehungsweise schick mir das Bild zu, ich packe das dann in die Kommentare. Genau, es wird behandelt wie eine Postkarte. Ja, genau, das kommt mit in die Galerie rein. So. Dann auch mit Koordinaten auf dem Bild. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja keine Frage. Genau. Den Earth Cache des Jahres wieder. Also ich musste schmunzeln, als der reinkam, weil ich mich im Vorfeld auf die Rügenreise, und da gibt es ja so ein paar mehr Earth-Caches, was ja auch der Sinn macht, da gibt es ja ein bisschen Geologie und so. Und da habe ich dann ja auch nochmal den Earth-Cache-Guru hier aus der Region gefragt, was man denn so machen kann, der fährt ja öfters nach Rügen, wo ich ohne Diplom klarkomme. Und das wurde die Auswahl schon geringer. Ne? Ja, das ist absurd, ne? Der Cache ist GCA42NX, Meander und deren Begleiterscheinung. Da kommt dann erstmal Informationen über die Alster und. Genau, es geht um den Fluss Alster, der auch durch Hamburg fließt. Genau. Und da kommt viel Text. Tabellen. Diese wirklich seitenweise belanglos. Und dann kommen Logbedingungen. So. Ja, genau. Dann, pass mal auf, ich lese mal ein bisschen vor. Aufgaben zu Station 1. An dieser Station kommt die Alster von Nordosten und verläuft in einem spitzen Winkel wieder in Richtung Nordosten. Beschreibe hier die Uferbeschaffenheit in Bezug auf Prall- und Gleithang. Wie ist deine Meinung zum Prallhang? Wird sich die Erosion des Ufers weiter in Richtung Süden fortbewegen? Begründe deine Meinung. Station 2. An dieser Station braucht ihr den Weg nicht verlassen. Blicke vom Weg aus den Hang hinunter. Beschreibe mir hier den Grund von deinem Standort bis zur Alster. konnte hier die Erosion dafür sorgen, dass sie hier zu einem Mäanderdurchbruch gekommen ist. Begründe deine Meinung. Station 3. Du siehst einen Prall- und Gleithang. Beschreibe mir beide Hänge. Gehe besonders auf den Fortschritt der Erosion und Sedimentation ein. Hat die Erosion an dieser Stelle Einfluss auf das Gelände oder die Vegetation genommen? Begründe deine Antwort. Und jetzt kommt meine Lieblingsstation, Aufgabe 4. A, Aufgabe 4.1. Messe hier bitte die Fließgeschwindigkeit, indem du zum Beispiel ein Blatt an der Gleithangseite im Wasser treiben lässt. Trage deinen Wert in die nachfolgende Tabelle ein. In der Tabelle steht zum Beispiel Fließgeschwindigkeit Meter pro Sekunde. Prallhang, Gleithang. Aufgabe 4.2. Messe hier bitte die Fließgeschwindigkeit, indem du zum Beispiel ein Blatt an der Prallhangseite im Wasser treiben lässt. Trage den Wert in die nachfolgende Tabelle. Nehme nun das irgendein Strömdiagramm zur Hand. Welche minimalen und maximalen Korngrößen sind bei deinen ermittelten Fließgeschwindigkeiten bei der Sedimentation, Deposition, Ablage? Was sind bei deinen ermittelten Fließgeschwindigkeiten bei der Sedimentation, Ablagern, bei Transport fortbewegt werden und Erosion vom Ufer abgetragen werden? Fülle dabei folgende Tabelle aus und übermittle mir diese. Da musst du dann reinschreiben, welche Korngrößen, Sedimentation, Transport und Erosion Mix am Prallhang und am Gleithang. Aufgabe 4.4. Aus den nun gewonnenen Erkenntnissen kannst du mir bestimmt mitteilen, welche Art von Sedimenten sich an Gleithängen vorrangig ablagern. Teil mir die Sedimentart mit deren möglichen Korngrößen mit. Wollt ihr noch weiterhören? Du musst jetzt noch dreimal hintereinander Julström-Diagramm. Julström war das. Muss man das kennen? Ich finde auch das letzte Log finde ich also großartig von Matt Cat Erz. Das Thema dieses Earth Caches ist durchaus spannend und interessant. Da ich aber keine Lust habe, einen Aufsatz am Laborbericht zu verfassen, habe ich es heute bei einer Wanderung zu den Wegpunkten belassen. Vielen Dank fürs Herführen. Und ich muss kleiner recht geben, da würde ich auch gerne Great Story klicken. Ja. Oh Mann, das ist so krank. Also ernsthaft, also weiß ich auch nicht. Merken wirklich überhaupt keine Einschläge mehr. Wenn ich das Team Känguru auch. Ich fasse es nicht. Ja. Er ist auch so ein kleiner Streber, ne? Ja. Ja, aber der macht das ja auch, glaube ich, beruflich zum Großteil. Also der hat ja wirklich Interesse dran. Das ist ja auch gut. Und, ja, genau. Der ist doch hier auch mit Geologie und so und in der Behörde. Also das ist ja auch alles gut und schön, dass Leute daran auch Spaß haben. Aber nur für so 5 Experten im norddeutschen Raum so ein Earthcache dahin zu ballern, ja gut, okay. Also, ja, ist schon, ne? Irgendwie. Da würde mich wirklich mal interessieren, wenn du da jetzt irgendeine Aufgabe mal so voll in den Sand setzt, wie da die Antwort-Mail wohl ist. Ne? Also das würde mich wirklich mal interessieren. Kommt bestimmt, ob der einen da zusammenscheißt oder. Ne? Kann man das nicht mit ChatGPT machen? Das wäre eine gute Idee. Ne? Aber ich muss mal dazu sagen, ich hatte einen Earth Cache am ersten Abend auf Rügen gemacht. Der war jetzt auch, man musste auch ein bisschen was zu Uferbildung sagen und so. Aber ließ sich alles vor Ort schon irgendwie, man konnte das ganz gut erkennen. Er hat das auch gut erklärt im Listing. Und der Typ hat mir tatsächlich als Antwort geschrieben, dass ich mich wohl intensiv mit dem Thema befasst hätte und dass das leider nicht so häufig der Fall wäre und mein Log sehr gefreut hätte. Da habe ich nur gedacht, bitte? Hätte ich auch mit ChatGPT machen können. Also das wäre auch so, der hätte es garantiert geschafft, das Ding. Ne? Obwohl, das war nicht so schwer. Ich gucke gerade im Chat, das stimmt natürlich. Da steht aber nicht ernsthaft Messe statt Miss im Text. Doch, oder? Es steht da Messe. Das ist da besonders peinlich, wenn man so ein aufgeblasenes Ding macht und dann noch was falsch schreibt. Schwierig. Ich finde Philia Noctis an, die Antwort würde ich mal ausschicken. Korngröße immer 2 Zentiliter. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Ah, herrlich. Aber nur gekühlte Korngröße, ne? Ach, großartig. Weiß ich auch nicht. Was er wohl machen würde, ich muss mal Team Känguru anschreiben. Er soll mir mal die Antworten schicken. Er ist ja auch ein Hörer. Ja. Weil zumindest war er mal ein Hörer bei uns. Ich weiß nicht, ob er immer noch hört. Und wenn ich jetzt genau die gleichen Formulierungen, am besten noch mit dem fehlenden Komma auch dahin schicke, was ich dann kriege, ob er das dann, ja, muss er ja eigentlich akzeptieren. Theoretisch ja. Ja, ja, ist halt. Aber ich gucke gerade mal, wo liegt denn das Ding eigentlich? Ach, das ist okay. Norden. Das ist auch noch fast, das ist noch innerhalb meines Suchbereichs. Ey. Gott sei Dank hole ich Earth-Caches mittlerweile nicht mehr, genauso wenig wie Rätsel-Caches. Also ich finde das wirklich schade eigentlich, weil die Earth-Caches, die haben wirklich mal Spaß gemacht, ne? Ja, aber dadurch, dass sie so einen hohen Bildungsauftrag dahinter gesetzt haben, ist das leider echt schade. Ja, aber dieser Owner holt sich doch noch einen drauf runter. Also sorry, aber das ist ja nicht mehr normal, was der da macht. Ich glaube nicht, dass das so verlangt wird. Also begründe deine Meinung. Ich bin ja schon froh, dass er nicht hinschreibt mit mindestens 3 DIN A4 Seiten. Also ernsthaft. Ja, da kommst du ja schon nicht mit aus, weil allein die Messergebnisse. Ne? Ja, allein diese Tabelle. Soll ich da ein Blatt Papier über das Wasser treiben lassen und abmessen, wie schnell das ist? Ich glaube, es hakt dann völlig. Irgendwie. Also sorry, aber das ist so dämlich, das tut schon weh. Vor allem Meter pro Sekunde. Wie willst du das denn mit normalen Mitteln messen? Jetzt mal ernsthaft. Also, ja, wieso? Du liest das Ding hin, machst eine Markierung und guckst nach einer Sekunde, wo es ist und dann misst du das aus. Also da bist du natürlich mit beschäftigt, aber ja, das kann ich mir sogar noch vorstellen. Oder reicht es dann auch, wenn man sagt, okay, du nimmst deine Angel mit, die ist ja 8 Meter und dann guckst du, wie viele Sekunden braucht das Blatt auf die 8 Meter und rechnest, also wer macht denn so einen Kack, ne? Ja, also ich, ja, wir hatten hier in der Nähe auch mal so ein Ding, da sollte man auch, ich glaube, die Tiefe des Wassers. Tiefe, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Irgend so einen Scheiß sollte man hier auch machen, das habe ich mir dann auch von irgendeinem geholt, die Antworten. Und dann, danach habe ich über das Cash ja irgendwann aufgehört, weil ich echt keinen Bock mehr hatte. Also. Da glaube ich bis heute noch, dass das eigentlich vom Wasser- und Schifffahrtsamt war. Die wollten einfach sich sparen, dann einen Pegel hinzusetzen. Ja, das kann natürlich auch sein. Also, es ist echt nie, also das ist, da hört es auf. Unfassbar. Dann hatten wir, unseren guten hier, unseren Spezi El Cabral mit seiner sagenhaften Galerie. Und dann fasse ich es nicht. Haben wir doch auch hier einen Hörer, der ist sogar im Chat heute. Der hat ja auch eine geile Galerie. Der hält nicht seine, wie hieß das vorhin so schön? Er hält nicht die Hackfresse ins Bild, das muss ich sagen. Obwohl, nee, seine, so muss man das formulieren. Er hält ja doch eigentlich eine schon ins Bild. Die ist nur etwas blau. Fand ich echt so cool. Ihr Marti 16348. Also die Galerie ist auch eigenwillig. Formuliere ich mal so. Es ist halt immer, welcher Schlumpf ist das eigentlich? Oh, einmal sind auch 3 Menschen mit drauf. Und da ist der Schlumpf aber unscharf. Das ist jetzt auch nicht geschickt fotografiert. Ist das nicht die Schlumpfine? Nee. Nee, das ist ein Schlumpf mit einem pinkfarbenen Maske-Shirt, aber ich kenne ihn gar nicht. Welcher ist denn das? Also eigentlich, ich bin ja mit den Schlümpfen schon groß geworden, aber. Kletterschlumpf. Kletterschlumpf. Ach, das soll ein Seil sein, das Gelbe? Also, das klatscht wie die Haare. Der ist manchmal so unscharf, deswegen kann ich das so schlecht. Ach, das ist ein Seil, ja. Ich habe auch erst gedacht, Schlumpfine und das wären die Haare vielleicht, aber nein, stimmt. Das sind die Achselhaare vom Kletterschlumpf. Oh, da ist, nee, doch, da ist er auch drauf. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Bild ohne Schlumpf gefunden. Nein, muss ich ihm lassen, konsequent durchgezogen. Wobei ich, diese Galerie ist mir durchaus sympathischer als jetzt El Cabral. Weil das Gesicht kann man wirklich irgendwann nicht mehr sehen. Das hier hat ja schon seinen ganz eigenen Humor irgendwie. Obwohl man das ja schon also häufiger hat, also früher ist es häufiger auch gewesen, da gab es immer Leute, die dann irgendein Maskottchen mit haben und also jetzt kein Frosch, sondern irgendein anderes Maskottchen, was auf jedem Foto mit drauf war. Ja, das habe ich auch schon öfter gesehen. Aber hier ist es auch immer die linke Hand. Also wenn die mal abgehackt wird, ist vorbei mit Cashen. Nee, die rechte darf nicht abgehackt werden, weil die macht das Foto. Ich meine, den kannst du ja zur Not noch mit was anderem hochhalten. Ne? Ja. Ne? Ich muss gerade mal gucken. Ja, aber die sind schon Altersflecken auf der Hand, ist nicht mehr ganz so jung hier. Mit Schlümpfen aufgewachsen. Kleider hast mich erwischt. Nein, also wer Schlümpfe mag, ne, der kann da mal gucken. Vielmehr so, ich weiß gar nicht, wie ich so, ich gucke meistens immer mal auf, wenn irgendwas mit irgendwas. Nee, das kam, weil ich hatte, wir waren uns nicht sicher, von wem die Karte ist. Genau, von wem die Karte ist, ja. Und dann habe ich dir nämlich den Link geschickt, weil ich geguckt habe, Mensch, wenn der Cacher ist, vielleicht gibt es eine Seite, weil wir da irgendwie nicht so klar kamen. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, hast recht. Da, also der Link kam quasi von mir, ich bin schuld. Ja, ich muss gerade mal gucken, Brandenburg, mein Gott, Berlin, Kärnten. Ist ja auch querbeet hier. Achso, das sind die Favoriten. Ich muss ja erstmal gucken, was hier alles so gibt. Ich finde ja Galerien und sowas immer wirklich, das ist eine fantastische Geschichte. Jetzt, Interceptor ist jetzt mit seinem Coming Out hier. Ei, ei. Ja, aber ich habe wieder Angst drauf zu klicken. Wer weiß, was der irgendwie ein Dildo da durchgeht, ein Bild oder so. Nee, der hat hier diesen komischen. Genau, der hat hier Maulwürfe. Alter, ich habe mir gedacht, dass El Cabral hätte eine sehr, sehr spezielle Galerie, aber das scheint ja eher normal zu sein. Wer ist das jetzt hier? Wie heißt das? O-A-K-E-N? Also O-A-K-E-N Shield 3008. Der steht auf Maulwürfe. Das sind doch aber potthässliche Maulwürfe, oder? Den Link, den Kleider geschickt hat, da muss ich tatsächlich sagen, YMCA hat da recht mit. Was hat der denn wieder geschickt? Ah, herrlich, das ist von aus der Galerie von Matti. Ne? Nee, kann doch nicht sein, da fehlt ja der Schlumpf. Da fehlt der Schlumpf ist in der blauen Tüte vielleicht verschwunden. Der Schlumpf ist nicht da, das stimmt. Ja, das sehe ich doch. Aber YMCA passt gut. Ja, sie sehen ein bisschen schräg aus, die fünf. Nee, der Schlumpf ist auf dem nächsten Bild vom Block. Aber okay. Ah, okay. Karnevalszito. Also, es scheint durchaus normal zu sein. Wie hier dieses Oaken Shield 3008. Der hat ein echt, es tut mir so leid, dass ich sagen muss, aber einen potthässlichen Maulwurf auf jedem Bild. Also, das ist doch hier dieser Maulwurf von diesem komischen Bauchredner da. Ah, der sieht auf jeden Fall schlimm aus. Also das wird, heute muss ich aber viele Links nachtragen in den Shownotes, ich merke das schon. Also Galerien immer wieder spannend, finde ich. Ich werde auch nie die zu verstecken. Also. Bei solchen Leuten, die ihre Teddybären immer irgendwo dahin und überall mit hinstellen und so, da frage ich mich immer, wie sehen die nach einem Jahr Cashen aus, ne? Also sind die am Arsch total verpegt dann? Wäscht man die zwischendurch? Nee, eigentlich passiert da gar nichts mehr. Also ich habe das so noch nie gemacht, würde auf die Idee nicht kommen. Aber was ich durchaus gemacht habe, ich habe doch an meinem Rucksack so einen Teddy, den hat Heike mir irgendwann mal geschenkt. Und komischerweise, der ist natürlich auch im Regen, kriegt er auch mal reichlich ab, dann ist er wahrscheinlich wieder sauber. Also ist nicht so, dass der irgendwie dreckig aussehen würde oder so. Jetzt ist die große, der hängt doch am Reißverschluss vom Rucksack, ne? Ja, genau. Ist das der Reißverschluss, wo auch die Küchenrolle rausgeholt wird? Das heißt, also hängt der manchmal auch tiefer, der Teddy? So schlimm ist es nicht, nein. Der stinkt nur? Wer stinkt? Die Figuren wahrscheinlich. Mit G? Ach, der Teddy. Der stinkt. Stinkt nur K. Achso, jetzt hat er korrigiert. Jetzt habe ich auch verstanden. Ja, also guckt euch Galerien immer an. Ist immer interessant. Verlinken wir natürlich unseren Marty hier mit dem Schlumpf. Cabral nicht, weil da ist FSK 18. was haben wir noch? Also, mal gucken hier. Trend. Ach, guck mal, das normal nehme ich diese Anzeigen aus den Zeitungen ja gar nicht mehr mit rein. Das ist ja immer wieder das gleiche Gesülz im Prinzip im Kreis. Aber ich fand das Wort trendig in Bezug auf Geocaching, so, wo ich so gedacht habe, ja, ihr seid einfach nur 6, 7, 8 Jahre zu spät dran, aber ansonsten habt ihr recht. Ja, vielleicht haben die aber von Groundspeak angehoben, könnt ihr nicht irgendwie mal schreiben mit trendig und so? An den Pfälzer Waldverein Annweiler. Naja, wenn die Not groß ist, Jörg, ne? Ja, das kann natürlich sein. Also Geocaching für Einsteiger, eine Tageswanderung besonderer Art. Ja. Genau, anmelden könnt ihr euch nicht mehr, ist vergangen, das war am 26. März. Wo haben die das denn hier? Wo stand denn die kurze Textzeile mit diesem... Mit was? Ach da. Nee, da im zweiten Satz schon. Als Wanderführer werden die Vorstandsmitglieder Heike und Herbert in das trendige Geocaching einführen. Da stand's, genau. Trendige 5 Kilometer, also hört sich jetzt gar nicht mal so schlecht an, ne? Also es ist so. Ja, aber es ging um 9.30 Uhr los, 5 Kilometer, und um 14 Uhr wollten sie zurück sein. Ja, die wollten die 5 Kilometer machen, auf den Knien, oder? Ist das mit so einem Bollerwagen vielleicht? Oder? Ja, oder die Teilnehmer werden einzeln hochgetragen oder so. Oh, auch ein Schreibstift wird gebraucht. Na, das ist praktisch beim Cachen, ja. Ja, und es werden hier, sie haben Sie haben reingeschrieben, dass natürlich steht auch beim Geocaching das Wandern im Vordergrund. Ja, so die Theorie. Guckt euch mal, was gelockt wird, dann werdet ihr feststellen, dass ihr an der Realität vorbeilebt. Ja, ja, in der Tat. Aber wir wollten es wenigstens mal. Genau. Also der Trend ist im Pfälzerwald angekommen, Geocaching. Ja, also ich fand dieses mit dem Trend irgendwie, das war schon. Aber was natürlich Trend ist, ist natürlich Staubfinger. Comebacks sind immer, ne? Unsere Stiftung Staubfinger. Ich weiß auch nicht, da hat schon wieder irgendwie ein Cache, ich weiß gar nicht, welcher das war, stand das eigentlich mit bei. Auf jeden Fall ging es da schon wieder los. Der Cache kam mit Cacheplaner raus. Und die ersten Tage, 3 bis 4 Tage, war der Cache für keinen Planer frei. Also schon das wieder hat nicht so ganz so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Dann hat wieder einer ein nicht ganz so anerkennendes Log geschrieben. Da wurde dann sofort wieder, oh, das lag an der Technik und es wurde sofort repariert. Wieso machst du deswegen negativ? Ja. Und wir waren doch direkt vor Ort. Ne? Genau, wir waren ja auch fast vor Ort. Im Moment versendet er dann via Cacheplaner den Text, hallo ihr Detektive, beziehungsweise Halle? Achso, GC-Name, mit dem im Planer registriert wurde. Wir haben die Anmeldedaten etwas ergänzt. Es wäre gut, wenn ihr euren Termin bearbeiten würdet und eure Handynummer sehen nur wir als Owner, sowie alle GC-Nicknames eintragen würdet. Die Handynummer ist wichtig für uns, um euch gegebenenfalls mal schnell zu kontaktieren, falls irgendwas defekt ist, etc. Jo. Also Staubfinger wäre der Vertrauensperson schlechthin, dem ich meine Handynummer geben würde. Also kann man sich einen anderen vorstellen. Und ich auch mein ganzes Kontaktadressbuch mit. Ja, auf jeden Fall. Also es wäre gut, heißt noch, dass ich es laut Owner nicht muss. Genau, das stimmt. Ist aber schwierig. Also das ist extrem schwierig. Die Antwort auf einen so ein Log, das nicht ganz so positiv war, war dann von ihm auch gleich wieder, ich muss zum letzten Log kurz was schreiben. Vorab ist mir klar, dass der Log nicht böse gemeint ist. Warum weiß er das? Na egal. Und dass nicht jeder gerne Log schreibt. Alles gut. Nur möchte ich etwas klarstellen. Meiner Meinung nach hat die Technik am Ende komplett funktioniert. Eine Sicherung ist rausgesprungen. Also, wenn sie komplett funktioniert hätte. Ne? Dann wird die Sicherung nicht ausreichen. Ja. Genau. Und Heiko und ich waren so ziemlich sofort da und haben das Problem quasi live gelöst. Ich vor Ort und Heiko als TJ. Das ist ja nicht selbstverständlich, sonst hätte das Team nämlich abbrechen müssen, was beim Geocaching ja auch mal passieren kann. Das nächste Team muss euch also keine Sorgen machen. Das ist auch so, wo ich denke, ja. Welcher Cache? Ja, das weiß ich eben nicht. Das wurde mir leider nicht mit dazugegeben. Es soll aber einer von seinen neuen rauskommen. Genau, soll einer von seinen neuen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir in der letzten Sendung noch den neuen, den er raushält. War das auch irgendwie so ein Reloaded-Ding oder so, ne? Irgend so ein Film war es doch wieder, ne? Aber es ist wie immer, er ist noch gar nicht so richtig auf dem Markt und schon geht es wieder los. Es ist komisch, dass das immer bei den gleichen oder passiert. Aber ich frage mich, wann jetzt noch kommt, dass sie auf jeden Fall zu der Handynummer auch noch ihre Einzugsermächtigung geben sollen, ne? Von dem Girokonto. Wie ist das gerade im Check? Die lauern also in der Nähe, wieder mit Kamera. Man merkt ja, das, komisch, bei Staubfinger weiß jeder gleich, worum es geht. Das ist wirklich das ist geil. Ja, ich weiß auch nicht, der ist, also naja. Übrigens kam im Chat gerade ein Link zu den beiden Veranstaltern von dieser Wanderung. Ich weiß nicht, Drogen, Alkohol, irgendwas muss sein. Da mal draufgeklickt. Gut, ich sag mal, wir hatten ja gerade gesagt, dass es trendig ist, immer ein Tierchen mit zu fotografieren. Ja, ein Pelztier. Ja, ja. Ne? Dann nennen wir sie humorvoll. Genau. Wir wollen ja nicht so negativ das sehen. Verlinken wir alles mit. Aber vielleicht haben die auch vorher Erskösch mit einer vernünftigen Korngröße gemacht. Ja, ich muss nachher wieder 3 Stunden nacharbeiten, unsere ganzen Einträge heute hier. Das ist ja schlimm. Naja, wir wollten nur dran erwähnen, also Staubfinger-Caches, es ändert sich nichts, seid lieb oder es gibt Ärger, kauft Coins oder es gibt bald wieder Mecker. Immer lieb loggen, dann ist alles gut mit dem. Genau, immer Honig und Bart und ein bisschen Kohle ins Portemonnaie, dann geht das schon. Ja, dann das Übliche, was wir immer gerne aufnehmen, was wir auch immer kurz halten können, GC3 AKWC, nur ist wirklich WC. Cash weg und es interessiert keine Sau. Ich weiß gar nicht, wie lange schon wieder, also Ewigkeit. Ich habe nicht genau. 2020 ja, war der schon. Gab schon die ersten Fotos, dass die Dose kaputt ist, kein Logbuch mehr drin. Aber es wurde noch lustig vor sich hingelockt. Ja. Also da hing einfach nur eine Dose rum, ohne alles. Und nicht mal ein Ersatz-Logbuch reingepackt. Das hätte ich ja noch, wäre ja genauso scheiße, aber hätte ich ja wenigstens noch verstanden. Aber nicht mal das. Also gar nichts. Einfach nur die Logbuch. Hing da rum, war aufgeschlagen, kein Logbuch drin und alles wird gelockt. Und aber gut, natürlich jetzt auch unerfahren Leute mit 15.700 Funde hier. 17.000. Wombat Man. Ja, ach der. Was eine Aktion. Und dann fehlt offensichtlich auch noch die neue Dose. Irgendwie. Was? Fehlt offensichtlich auch die neue Dose schon wieder. Da der Owner hier leider nichts mehr zu machen scheint, logge ich auch faul. Ja, nö, hätt's auch. Klar, Rätsel brauchst du auch nicht lösen. Wozu denn der Scheiß? 50.000 Pfunde hier. Die Wollis. Ja, ist einfach nur peinlich. Also irgendwie peinlich ohne Ende. Da könnt ihr euch wieder gucken, wer wie seine Pfunde zusammenkriegt. Könnt ihr euch da gut angucken. Ja. Irgendwer hat dann NA gelockt, ne? Da gibt es ja immer so Arschlöcher, die NA locken einfach, ne? Genau, Und zack ist er. Immer den Kopf reinstecken in den Eimer, ne? Ich glaube auch nicht, dass er wiederkommt. Das denke ich auch. Und mich hat bis jetzt keiner bepöbelt, muss ich auch dazu sagen. Also, toi, toi, toi. Ja, das wird auch weniger. Ja, wenn alles weniger wird, Jörg, wird auch das weniger. Ja, das stimmt. Da ist sogar durchaus was dran. Was ja auch total trendig ist, ne? Also das ist jetzt ja wirklich trendig, ist, wenn man vermietet, du bist ja auch Vermieter, ne? Ja. Dann einfach mal das Eigentum des Mieters, was er nicht mehr abgeholt hat, nachdem er die Wohnung verlassen hat, einfach mal mit Koordinaten zu verstecken. So geschehen. Das ist eine geile Idee, ne? Ja. Ex-Vermieter aus Mindelheim versteckt Eigentum über Geocaching. Ist erschienen, war das auf allgäuhit.de, im Radio oder so. Ich lese mal kurz vor. Am Montagnachmittag erschien ein 34-jähriger Mann bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls gegen seinen ehemaligen Vermieter. Dieser habe ihm, nachdem er einen Teil seiner Sachen ein halbes Jahr nach dem Auszug noch nicht abgeholt hatte, Geodaten verschiedener Örtlichkeiten übermittelt, an denen er sein Eigentum nun einsammeln könnte. Tatsächlich wurde ein Teil schon gefunden, allerdings nicht vom Eigentümer, sondern von einem ehrlichen Finder, der seinen Fund bei der Polizei ablieferte. Von ehrlichen Aktionen riet die Polizei allerdings ab. Es war eine originale Idee, bla bla bla bla. Ne? Ja, wobei da steht, die rechtliche Würdigung des Vorgehens obliegt nach der Anzeigenerstattung nun der Staatsanwaltschaft Memmingen. Ja, liebe Zeitung, kann ich euch sagen, was da passiert? Gar nichts. Obwohl, ich bin nicht ganz sicher, ob ein halbes Jahr oder ein Jahr. Nee, gar nicht. Drei Monate muss ich das aufbewahren. Hab ich wollte sagen, irgendwann ist ja eine Frist abgelaufen. Ja, ich meine, das waren drei Monate. Ich habe das schon mal hinter mir. Wir haben das schon mal gehabt. Wir haben tatsächlich einen Mieter, der war einfach weg. Also kein Witz. Komplett verschwunden. Mhm. Und dann haben wir die Wohnung selber geräumt, weil wenn du da eine Räumungsklage machst, das dauert alles ewig. Und haben dann aber mal gefragt, wie es ist mit den Klamotten. Ja, ich glaube, drei Monate waren das, glaube ich, muss man es aufbewahren. Und dann darf ich es entsorgen. Das ist so. Ja gut, dann bist du natürlich bei der Nummer theoretisch fein raus, ne? Ja, deswegen, ich glaube noch nicht mal, dass hier was passiert. Ich meine, wenn die da ein halbes Jahr rumliefert, also, ich glaube, es hackt. Ja, ganz ehrlich, also... Allerdings, das per Geocaching zu verstecken, ist schon sehr cool, oder? Das, irgendwie ist das geil, ja, das finde ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie er es ja wirklich gemacht hat, weil die reden hier zwar von Geocaching, aber Geodaten verschiedener Örtlichkeiten übermittelt. Ja, aber dann ist es ja kein... Also, denn ist es nicht GC im Sinne Geocaching, sondern er hat ihn einfach Koordinaten übermittelt, aber trotzdem irgendwie. Vielleicht ist das ja auch nur aber trotzdem. Ist das so ein Safari? Das kann doch nicht sein. Sag mal, Mika, ist das neu bei euch wieder? Ich meine, wenn du natürlich jetzt in einem bevölkerungsreichen Landkreis wohnst und dann kriegst du vier Koordinaten und guckst dann drauf und jedes Mal ist es eine Mülldeponie, du weißt ja auch Bescheid, ne? Ach, guck hier, Interceptor schaut doch gerade. Je nach Umfang und Wert der zurückgelassenen Gegenstände muss der Vermieter das Mietereigentum etwa zwei Monate aufbewahren. Um ein Haftungsrisiko auszuschließen, sollte er in dieser Zeit den Mieter auffordern, die Sachen kurzfristig abzuholen. Ja, genau, dann sind sogar nur zwei Monate, ja. Weil ich hatte auch so einen Sack im Stall, wirklich mit Klamotten und der hat seinen Ausweis, alles. Also ich weiß bis heute nicht, wo der Typ geblieben ist. Und musste das dann aufbewahren, ja. Und dann habt ihr es einfach entsorgt nachher? Ja, was soll ich mit dem ganzen Scheiß? Den, ja, hätte das sein können, dass es Ismail jetzt irgendwie so eine staatliche Stelle gibt, Ismail. Ich weiß gar nicht, das ist ein Rathaus, nee, dass sie sowas aufbewahren, verloren. Das interessiert die alles ein Scheiß. Das, was wir, ich glaube, den Ausweis hatten wir irgendwo abgegeben. Ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon zu lange her. Also der war wohl vorher obdachlos und ist wohl einfach wieder abgerutscht oder so. Also, wie gesagt, einfach verschwunden. Hast du mal mit. Hättest du damals mal eben einfach nochmal einen Zettel an die Tür gehängt, hier, wenn du Sachen suchst, ne? Hier ist der GC-Code. Ne? Ja. Jetzt weißt du Bescheid. Ne? Gut, damals gab es noch keinen Geocaching-Schaden, aber ja, grundsätzlich coole Idee. Muss ich mir echt mal merken fürs nächste Mal. Hat schon so sein. Das ist auch bestimmt das ist auch bestimmt eine ganz nette Idee, wenn irgendjemand, ich sag mal, so im Rosenkrieg mit seiner oder seinem ehemaligen Geliebten lebt. Das ist schon auch eine schöne Idee, so die Trennung zu vollziehen und sagen, ich hol deine Sachen ab. Ne? Du hol deine Sachen da und da und da und da ab. Wie cool. Ach, herrlich. Also hätte ich das damals schon gewusst, dass es Geocaching gibt, gab es das damals? Gab es schon, aber ich war noch nicht dabei mit meiner Ex-Frau, da hätte ich auch ein paar Ideen gehabt jetzt. Ja. Naja, so ist es halt. Nachher ist man immer klüger. Ja, absolut. So, dann kommen wir zum nächsten. Wenn sich schon einer immer zum Idiot machen will, dann wollen wir das ja auch immer, unterstützen. Genau. GC6WRX3. Das ist schon echt krasser Cash. 15.000 Kilometer von mir, deswegen ist es mir ein bisschen weit. In Tokelau. Und wann wurde gelegt? 8.12.2016. Ne? Bis heute nicht gemacht, also es könnte sein, dass Geheimpunkt da bald hinfährt. Und es findet sich am 4.3.23 der erste Idiot, der einen Fund lockt. Sirius Palco 28. Was ist das eigentlich für ein Hirntoter? Ich guck mir das gerade mal an. Der hat ja nur in Tokelau, in ja, reiner Fick. Brunei, in Armenien, in Kasachstan, in Andorra, der in jedem Land hat er eingefunden. Ja, da hat sich irgendeiner Fake-Account geklickt und wollte sich mal ausleben. Man merkt das deutlich. Ich finde das mal schade, es versaut solche Caches immer und jetzt löscht das auch keiner raus und dann steht er da drin als FTFler, das ist doch alles blöd. Aber wer sowas sucht, ist schon mal ziemlich cooler Cache. Ist ein ganz normaler Traddy, kann man also so absammeln. Ist auch nur D1,5 und T1,5, das muss man auch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob jemand lebt, keine Ahnung. Sieht jetzt aber auch nicht so. Gucken, was sagt denn der Satellit? Also, wenn man auf der großen Karte guckt, da liegt das Prinzip genau zwischen Mexiko und Australien. Da ist eine Siedlung drauf, vielleicht ein Hotel oder so. Naja, auch normale Häuser. Also drei, schon gewohnt. 5.000 Kilometer von Hawaii, südlich davon. Ja, da gibt es eine Solar Power Plant. Also Solar auch. Nicht zum irgendwie so oberhalb von Fidschi und Samoa, ne? Ja, so wirklich gar nichts. Ja. Na schade, Street View gibt es da nicht, kann man nicht gucken. Es ist im Prinzip so eine viereckige Insel, aber innen ist auch ein Atoll. Die sind erst mit Japsa auf der Oder ist noch aktiv. Ja, aber er hat sich ja nicht gekümmert. Also. Aber es ist schon geil. Ne? Also den zu machen ist natürlich auch eine echte Herausforderung, muss ich ja mal sagen. Also ich sag mal so, auch wenn du jetzt, also da ringsrum ist ja jetzt nicht so viel. Ne? Tatsächlich ist ein richtig großer Ort. Naja, ist jetzt groß, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, also hier schon. Ja. Also ich meine, die Insel ist im Endeffekt, aber ein Drittel der Insel ist bebaut. Ne? Ja. Der Rest ist ja quasi hier alles nur überspülte Sandflächen. Das ist tatsächlich eine riesige Solaranlage, ist alles da. Also ich staune ja nicht schlecht. Hübsche kleine Insel. Oh, ein Haus ist ganz alleine da. Das ist bestimmt das Klo. Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich das Klo, da musst du mal hinschwimmen. Ne? Und draußen rumlaufen kannst du aber nicht. Also ein Teil ist unter Wasser. Sehr spannend da. Allgemein, wenn du da lebst, ne, auf so einem Atoll, ne, wo du zum einen ja immer auf die anderen Atollteile nur mit dem Boot kommst oder schwimmt, Da bist du noch zwei Wochen, bist du doch fertig, oder? Ja, aber also, wenn da gehst, da drehst du doch durch. Wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt rauskrolst, da ist aber nicht viel mit anderen Atollteilen. Nee, naja, aber dieses Atoll an sich, dieses eine Atoll, das ist ja auch alles zwischendurch, ist ja überall Wasser dazwischen. Das heißt, du musst ja um diesen Ring, du musst ja immer mit dem Boot irgendwo zu den anderen Inseln, die auf dem Ring sind. Und, das und dann kommt ringsrum nichts mehr. Nichts, das nächste nichts. Ist etwa 100 Kilometer entfernt, also ist nicht gerade um die Ecke. Ja. Die sind alle so komisch, Ja, alles so Atolle, ne? Ja. Da haben bestimmt die Franzosen damals überall immer eine Bombe reingeworfen, deswegen ist das Loch dann in der Mitte. Ja, also wer einen wirklich coolen Cash machen will und richtig auf die Kacke hauen will damit, den macht so schnell kein anderer, ne? Dann guckt euch den an. Also der ist. Aber schnell, nicht, dass die Hannoveraner das spitz kriegen, ne? Ja, das stimmt. Dann fahren die wieder mit Boote. Heißt auch Tokelaus First. Ja, ein Second wird es da auch nicht mehr geben, vermute ich. Ich weiß nicht, gibt es da einen Second? Mal gucken. Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt muss ich auch nachgucken. Das habe ich eben auch nicht gesehen. Na, da gibt es sogar noch einen Multi. Nee, ernsthaft? Ja. GC6WRTF. No Exercise. Ein Multi. Jetzt muss ich mal gucken, wie auf welche Streckenlänge hier? Was hat er da? Über 10 Kilometer. Wie geht der denn? Ist klar. Wieso, Moment, ich krieg doch gar keinen anderen angezeigt hier. Nearby Caches, achso, das ist auf das Typ, nee, all Nearby Caches. Hat auch noch keiner gefunden. Alle Nearby Caches, die ich noch nicht gefunden habe. Du sagst da tatsächlich, gibt es ein Multi daneben, ich fasse es gar nicht. Auch von 2016. Wo willst du denn da die Strecke zwischen 1 und 10 Kilometer hinlegen da? Das ist doch, naja. Ja, immer im Kreis rum. Oh Gott, ey. Gott, was für ein geiles Teil. Das muss ich ihm aber lassen. Also, es ist ja mal schon mal. Gibt's denn da sonst auf den anderen Atollen? Gibt's denn da eins? Gleiter ist auch gut. Gleicher ohne. Ja, meinst du, wohnt uns weiter auf der Insel? Die haben da einmal eine Woche Event mit 50 Cachern oder was? Also, der Cache ist wirklich was Besonderes, muss ich sagen. Der ist schon echt ziemlich cool, finde ich. Das ist auch so geil, wenn du so auf die Karte klickst, da, das ist auch wirklich mitten im Nichts, tauchst auf einmal so ein Punkt auf. Ja, ja, also ist schon sehr schräg, das finde ich auch. Ja, also wer noch nichts vorhat, falls die Welt mal untergeht und ihr seid ganz alleine hier auf der Welt noch, da könnt ihr mal hinfahren, da war vor euch noch keiner. Oder bei Cacherreisen mal anfragen, wann sie da hinfahren. Sie machen alles möglich. Oder bei L-Tour mal anfragen. Bei L-Tour. L-Tour in Kooperation mit TUI, die fahren da bestimmt hin. Absolut. Und dann kommen wir zu den nächsten Idioten. GCA26X2. So, da war wieder so welche Spezialisten. Genau, die Meta-Challenge. Challenge of the 81 Challenges. Ja. Sollst also, was war das? Die Challenge Bedingung lautet, dass du für jede mögliche DT-Wertungskombination mindestens einen Challenge-Cache gefunden hast. Genau. Also das sind die DT-Matrix sind 81 verschiedene. Genau. Außer dann, ne? Und dann kommen wir schon wieder zu so einem Hirntoten, der auch schon beim letzten, der ist auch schon beim letzten aufgefallen, wo er gelockt hat, dass er was gefunden hat. Guck an. Ja. Man sieht doch immer wieder die gleichen Männer, ne? Ach, guck mal, die auf Matalua haben aber einen Friedhof und eine Schule. So einsam kannst du also auch nicht sein. Naja, ich weiß nicht. Wombatman war auch hier wieder zugange mit Chaka. Team FTF mit Pfeiffer. FTF bedeutet First to Find. Wir haben als erstes den Cache gefunden und stehen als erstes im nagelneuen Logbuch. Die Logbedingungen sind noch nicht erfüllt. Na und? Wir arbeiten daran. Aber als V. Ja, was für Arschlöcher. Meine Güte, ey. Und mit Pfeiffer zusammen. Der hat 18.000 Funde. Wombatman hat 17.000 Funde. Pfeiffer hat ähnlich gelockt. FDF im Team. Erster im Logbuch. Besten Dank und beste Grüße. Zum Rätsel? Keine Ahnung. Rätsel der Station? Ich weiß nichts. Nur selbst das Buch gestempelt. Ja, Mensch. Muss ich mal gleich mal Great Story bei beiden anklicken? Ich weiß auch nicht. Einfach nur, weil man will zeigen, was für ein geiler Typ man ist. Da muss ich jetzt natürlich erstmal wieder Wombatman in die Galerie gucken. Ist bestimmt gesperrt. Das ist immer, solche armen Willis sperren alles, weil sie genau wissen, okay, ich bin ein Arschloch, dann versuchen die alle mehr reinzuwürgen. Ja, genau. Das ist doch das, was da rauskommt. Der dümpelt ja da auch immer mit den Caches da in der Ecke um Hannover rum, obwohl leider den kennt. Ach, guck mal an, bei der Pfeiffer kannst du ja angucken, ja. Der hat eine Galerie. Das sieht relativ normal aus. Naja, scheint er immerhin nicht zu sein, wenn er so lockt. Aber so eine Typen wirst du halt immer haben, da kommst du ja nicht drum rum. Oh Gott. Diese Challenges, das ist sowieso sowas, was ich nicht verstehe. Also ich habe da mal lustigerweise drauf geklickt, diesen Checker, ne, ich erfülle genau nichts an diese. Ich habe anscheinend zwei Challenge-Caches gefunden. Ach, guck mal, da bin ich noch weit weg von den 81. Der Pfeiffer, der hat hier mit seinem Verhalten schon den Begriff Pfeifern geprägt. Ach, guck mal an, die kennen den schon alle. Ah, siehst du? Weil bei GC68K9E, das ist ein Mystery, die Träne, da sind die beiden Tränensäcke nämlich auch wieder zugange. Und auch da hupen sie wieder rum. Pfeiffer hat immerhin geschrieben, endlich auch diesen absolviert. Besten Dank für die tolle Runde. Aber dann kam wieder Wombat. Man. Zu meiner Verwunderung fanden wir nur die Halterung vor, ohne dass der Cache disabled war. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Owner die Dose wegen des bevorstehenden Megas entfernt hat. Auf Wunsch wird ein Foto des Finals nachgeliefert. Ja, also großartig. Da muss ich wieder Great Story anklicken. Der Mann ist einfach grandios. Event besuchen, ohne dass ihn jemals jemand gesehen hat. Der hat also gepfeifert. Ah, okay, so einer. Ja, so wirkt der Typ auch echt durchaus. Beide. Also wisst ihr zumindest, wie die so ihre Funde zusammenkriegen. Da braucht man nicht hinhören, wenn die was erzählen. Bei den meisten Caches waren sie eh nicht. So macht es zumindest den Eindruck. So machen es die Profis. Die pfeiferten. Ja, das stimmt. Jetzt kommen doch die richtigen Profis hier. Die richtigen Profis, die agieren bei eBay. Ich muss was trinken. Und zwar gab es bei eBay Geocoins zu kaufen. Ja. Steht da eigentlich wie viele schon vorbei? Nee, es war eine ganze Menge. Verkaufe hier eine von einer Haushaltsauflösung. Diese Geocoins, es sind alle aktiviert und alle von anderen Leuten aktiviert wurden, also nicht übertragbar von meiner Seite aus. War wohl ein Sammler, wo sie über Jahre aufgelesen hat. Darüber kann ich aber natürlich nur mutmaßen. Vielleicht ist es ja was für Sammler unter euch. Bitte nur bieten, wenn ihr einverstanden seid. Ich nehme die Geocoins nicht mehr zurück, da Privatverkauf und ich damit nichts anfangen kann. So komische Nachrichten werden nicht beantwortet. Aufgrund. Gut, Deutscher hat Geocoins aus den Caches gesammelt und versuchte die hier zu verticken. Ja. Für 40 Euro. Startpreis. Nee, das ist, glaube ich, auch dafür weggegangen nachher. Nee. Es wurde beendet. Steht oben drüber. Ach so, wurde beendet. Ah, okay. Weil das ein Fehler enthielt. Ich würde sagen, es hat ihm vermutlich mal einer gesagt, hör mal, du machst das Betrug und du verkaufst Sachen, die dir gar nicht gehören. Und da hat er vielleicht gedacht, na gut, dann lasse ich das vielleicht mal besser sein. Wobei, ich hatte heute noch mal drauf geguckt, was der oder die noch so verkauft. Ne? Ich sag mal so. Versucht er immer noch, wa? Ja, gehen sie auch wieder Coins noch dabei. Aber auch so Schmuck. So 308 Gramm diversen Schmuck und dann so Feinunzen mit bei oder so. Oh Gott. Naja, ich sag mal, also es wirkt alles sehr komisch. Ne? Kann man da irgendwo mal sehen, was für Bewertung hat er denn bekommen? Ne, überhaupt, der ist ja relativ gut bewertet, ne? 16 ja, Bewertungen. Ich fand so interessant, der hat er irgendwie drunter geschrieben bei dem einen, das hatte ich gesehen. Mit der Abgabe eines. Ja, aber du hast recht, immer noch viele Geocoins und das kann er mir auch nicht erzählen, dass das alles seine sind. 1-Euro-Münze, Fehlprägung. Also ein Schrott verkauft er da. Auf jegliche Garantie oder Rücknummer sowie auf Sachmangelhefte. Die Ware wird hiermit gemäß Paragraph 447 BGB gilt, dass mit der Übergabe an den Versand die Gefahr des. Laberkopf. Aber wenn du mal guckst, meistens steht hatte ja null Gebote für seine ganzen Coins da. Ja, und ich hatte irgendwo stand so drin, so nach dem Motto, irgendeine Beschreibung von seinen Artikeln, also in dem Moment, wo du das Ding erwirbst, geht auch der Artikel an dich über oder auch die Gefahr dessen, dass es eventuell vielleicht gar kein regulär erworbener Artikel ist. Ja, ja, das glaubt man so selber. Hm? Naja. Was er da macht, ist Hehlerei, Punkt. Genau, genau. So, also so wirkt das auf mich auch, ja, definitiv. Also ich schon, gibt schon so Typen, ey, da fällt ja auch nicht mehr viel zu ein. Also wenn ihr Coins sucht, guckt mal, ob da eure Coins vielleicht sind, wenn ihr die nicht mehr wiederfinden genau, könnt. So ein paar Foto, also ein paar sind auf dem Foto ja zu erkennen. Ne? Ja, einige sogar, das muss ich auch sagen. So, was haben wir als nächstes? Ach ja, noch so ein Idioten. Also diese besonderen Caches, egal welcher Art, die ziehen die Idioten dann aber auch an. Ne? GC22Q8A. GC22Q8A. US-Cache. Wo man wohl auch wieder gar nicht hinkommt. Das ist ein Felsen im Meer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich glaube, das ist ja, genau, das ist dieser Felsen da irgendwie, genau, mitten im Atlantik quasi, zwischen Island und Irland, ne? Genau, also. Da wo diese, genau, wo diese eine Wachhütte vom Militär nur draufsteht, ne? Oder mal genau, stand da, oder so. Wenn ja. überhaupt was draufsteht. Also, wenn du auf Google Maps raufgehst, kriegst du gar nichts angezeigt. Nö, ist nichts zu sehen. Ist wirklich nur ein Felsen von ein paar Quadratmetern, ne? Ja, also ist so klein, dass es nicht mal auf Google Maps zu sehen, auf Google Earth zu sehen ist. Das ist einfach mal gar nichts. Blauer Punkt. Und da liegt dann angeblich ein Cache, was ich auch schon schwachsinnig genug finde, davon mal ab. Na, was heißt, liegt ja kein Cache, ist ja ein Earth Cache. Und da sollst du dann eine Handvoll Fragen beantworten. Und, oh. Ist der weg? War da nicht? Hatte der nicht hin? Ach, da unten noch ein Idiot hat wieder gelockt. Der war wahrscheinlich auch da. Ach, wo war es denn? Er wurde am 27.01.2010 gepublished. Und der Erste, der ihn gefunden hat, der hat ihn 5 Jahre vorher gefunden. Ach so, der war es, genau. Ja. Sporky hat genau einen gefunden, und zwar den hier. Genau, und den 5 Jahre bevor der veröffentlicht wurde. Dass man das überhaupt loggen kann, erstaunt mich richtig. Oder sind ja sogar ein paar Bilder. Ja, da hat einer ein Bild gemalt. Aber dass er vor Ort war, das wage ich mal zu bezweifeln, der bei dem Finder da. Ah, doch einer war da. Guck, der hat den Felsen tatsächlich fotografiert. Aber erstaunt tut mich immer, wie viele Idioten dazwischen kommen. Und zwar ja, zum Beispiel 2.3.2016. Nietz Archiv. Ja, warum? Nur weil du nicht hinkommst, oder was? Ich wollte gerade sagen, nur weil man da nicht so leicht hinkommt. Mein Gott, ja. Mal. Und an sich wahrscheinlich, ich habe jetzt das Listing nicht durchgelesen, was er da will oder erklärt. Wahrscheinlich ist das ja auch nur wirklich eine Besonderheit. Ich meine, ne? Ein Felsen ja. Mitten im Atlantik, ne? Da gut, wird wohl schon der eine oder andere dran genagelt sein mit seinem Boot. Ne? Gut fand ich ja am 18.12.2021 GeoWare, also der Reviewer, GeoWare UK2, Translation of the Needs Archiv Note. It is stupid to have a cache in the middle of the sea. Also mit solcher Begründung lockt irgendeiner ein NA. Was soll das, wenn das da wirklich einer ist? Ich finde den auch völlig hohl, aber das tut doch keinem weh. Also offensichtlich hat er etliche NAs bekommen. Das verstehe ich wirklich nicht mehr. Unfassbar. Ich finde den auch völlig überflüssig, aber mein Gott, ist doch, das tut doch keinem weh. Nee, ich wollte gerade sagen, und wenn er einmal vorbeikommt, weil er tatsächlich da einfach mal hin möchte mit seinem Bootlein, mein Gott, ne? Ach, da auf die ISS ist nur einer gekommen, ne? Da hast du das Bild mit der Hütte, ja. Ja, ich hatte das irgendwie schon mal irgendwo in der Dokumentation hatte ich das mal gesehen. Dass es da tatsächlich dann so eine kleine Wachhütte gibt und dass da auch ab und zu mal einer hinfährt und irgendwie, ne? Das ist so ähnlich wie diese eine Insel zwischen, da gibt es doch diese eine Insel zwischen Kanada und Grönland, wo die dann irgendwie einmal im Jahr fährt einer hin und hisst dann die dänische Flagge oder die kanadische Flagge und stellt eine Buddel Whisky hin. Vollgasser, das kann ja sein, weil ansonsten, das macht ja keinen Sinn, da kannst du ja nicht bleiben, wenn der Sturm kommt, das steht ja auch drin, der wird ja komplett überspült. Und ich glaube, ich habe mal in so einer Dokumentation gesehen, dass hier auch ab und zu mal einer hingeht und einmal kurz quasi das Wachhäuschen einmal guckt und wieder wegfährt. Ne? Ja, 5-5 ist das. Also Chat und Hörer und so. Warum ist denn nicht mal einer von unseren Hörern da auf so ein Ding hier und berichtet mal? Das wäre ja mal spannend. Haben wir hier nur Weicheier oder was? Rockhold Expedition. Das ist doch hier, da gibt es Expeditionen hin. Das ist bestimmt, wenn man ins Impressum guckt, bestimmt aus Hannover, oder? Das Team, da gehört er nicht tatsächlich. Ach, guck mal, der ist größer als ich dachte, der Fels. Immerhin sieht man da oben drauf den kleinen irgendwas. Was auch immer das da oben ist. 200 nautische Meilen von der Westküste von Schottland entfernt. The intention is to break the current world record for time spent on Rockall. Ah. Ach so, darum geht es. Wie lange bleibt man drauf? Das ist wie Bullriding quasi. Ne? Ja, aber wer will da denn oben bleiben, ey? Also ich nicht. Tatsächlich, drei Typen hier. Das ist doch bescheuert oben drauf. Expedition Start sind, guck mal, in 42 Tagen geht's los. Kann man den folgen? Das an Facebook. Das ist ja, das muss ich, ich lasse mir die Seite mal offen. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Also wer an sowas interessiert ist, wir werden das verlinken. Das heißt Rockall Exped. Ja. Rockallexped.com. Da könnt ihr mal gucken. Die wollen da jetzt auf diesem komischen Felsen mal gucken, wie lange sie es aushalten da drauf. Irgendwie auch schon cool. Wie Pfahl sitzen. Ne? Sitzen sie 100 Tage drauf, ne? Ketten sich fest. Wobei Dr. Riedinger hat nicht Unrecht. Ne? Hinkommen, okay, aber wie raufkommen, das stimmt auch. Nee, klettern. Die haben ja schon, wenn man bei Facebook guckt, da haben die ein Video, die üben schon Klettern auf irgendwelchen Felsen und so. Ah, okay. Aber die sollten sich vielleicht einfach mal hier mit der letzten Generation in Verbindung setzen. Wenn man sich da festklebt, dann fällt man ja auch nicht runter von dem Felsen. Ne? Ja, aber die können doch nicht jeder, der da oben in der Hütte mal hin wollte, da raufgeklettert sein. Gibt's da keine Treppe und nix? Och, die Hütte sieht ja auch niedlich aus oben drauf. Das ist ja so eine Art besseres Zelt. Ich wollte gerade sagen, ist das doch überhaupt gar keine so richtige Hütte, oder? Das sieht aus wie ein Zelt. Wobei im Hintergrund sind aber auch noch andere Felsen zu sehen. Das kann doch gar nicht passen. Nee. Das passt nicht. Dahinter sind, guck mal, das ist eine richtige Insel dahinter. Das Bild, da stimmt was nicht mit. Egal, wollen wir auch nicht so, also Instagram bin ich jetzt, deswegen gucke ich gerade. Okay. Wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich merke mir mal die Expedition-Seite und gucke mir die nachher nochmal an. Das interessiert mich schon mal. Ach, guck mal, das Zepter hat schon wieder was. Der 17,15 Meter hohe Felsen wird seit dem späten 16. Jahrhundert schriftlich erwähnt. Im 20. Jahrhundert wurde seine Lage aufgrund potenzieller Öl- und Fischereirechte relevant. Das ist ja auch geil. Öl- und Fischereirecht relevant, die einer Nation zustehen könnten, die einen legitimen Anspruch auf ihn erhebt. Ja, wenn du als Felsen deines Staates, ne, dann was ist das dann wieder quasi formal von den Engländern annektiert. 1972 erst? Ja. Und vorher war das Ding im Besitz von niemandem. Wie geil. Was es alles für einen Scheiß gibt, ne? Weniger als 20 Personen sind nachweislich auf Rockall gelandet. Und die längste bekannte ununterbrochene Besiedlung liegt bei 45 Tagen, 2014 von einer Einzelperson erreicht. Das sind mehr Menschen auf dem Mond gelandet als auf diesem Rockall. Wie geil. Das stimmt auch. Ganze, aber trotzdem, wie cool. Ja. Also echt. Hammer. Das sind so die letzten Ziele auf der Erde, ne? Ja. Die du so mit, ich sag mal, abgesehen von der Tiefsee, ne? Die du erreichen kannst, ohne dass das finde ich schon ziemlich cool. Also, wir werden das verlinken, guckt euch das an und da könnt ihr ja da auch den Earthcache machen, wenn ihr da sowieso gerade hochkraucht. Und dann berichtet ihr. Die Vogelkacke ja auch rutschig. Die wird ja abgespült immer. Nee, aber wenn du guckst, der ist ganz schön weiß, der Felsen. Also, das mag schon sein, ne? Ja, wir sind so weit. Du stinkst wahrscheinlich wie Otter, wenn du da oben bist, weißt du? Bist du durch die ganze Kacke hochgerobbt. Ach, herrlich. Die haben eine eigene Flagge. Ach ja, beim Regenbogen, super. Oh Gott, ey. Ja. Kommen wir zum nächsten. Okay. Ähnlich absurd. Also ernsthaft. Der Papst erklärt, was man mit dem Pimmel machen kann. Ja, wirklich. Also, das ist wirklich. Ja, also wieso, ja, du hast recht. Kita-Erzieher ist der Papst, hätte ich fast gesagt. Geocaching in 100 Sekunden hat jetzt am 28.03.23 die erste Folge Geocaching-Knigge Teil 1 gemacht. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja, das ist also wirklich. Das ist so absurd. Ich sehe gerade, täglich kommt das aber auch nicht mehr, ne? Und gab es noch einen zweiten Teil da. Guck an. Ich fasse es nicht. Wir lassen es einfach so stehen. Soll sich jeder seinen Teil zu denken. Ne? Ja. Aber ich finde, dein Kommentar dahinter, Hannibal Lecter erklärt Veganismus, ist eigentlich auch... Ja, es ist wirklich, also ich fand das so absurd. Also sorry, aber der jetzt bewiesenermaßen bescheißt ohne Ende, was wir jetzt oft genug auch nachgewiesen haben, und der erklärt dann, wie man sich da, also das... Wie man sich beim Geocaching verhält und wie der Knicke lautet. Hört euch die alten Folgen an, da wisst ihr, wie er bescheißt, wie er auffordert dazu. Absurder Gegensatz. Anbietet. Ja, das ist wirklich schon... Ja, naja. Es hilft nichts, auch den muss es geben. Kommen wir zu GCA 021W. GCA 021W. Da hatte ich auch in früheren Folgen schon mal so am Rande drüber gesprochen. Ja, ich erinnere mich. Das waren diese Rätsel-Caches aus Lego und aus allen möglichen Scheiß und irgendwie 80% funktionierten nicht und waren schon verrottet, verklemmt, kaputt, weil es einfach alles auch nicht so richtig witterungsbeständig war. Und der eine oder andere ist dann wahrscheinlich sehr grob damit umgegangen. Also ich habe tatsächlich auch zwei komplett ausgelassen, weil ich wusste, die kriege ich nur auf, wenn ich es kaputt mache. Und jetzt hat der Owner, der kleine Held, am 20.03. archiviert mit: Leider ist meine Geduld nun am Ende, nachdem zum wiederholten Mal mein Cache demoliert wurden. Meine Cache demoliert wurden und nun sogar der größte und teuerste komplett geklaut wurde. Werde ich meinen Cache einsammeln, da ist ja nichts mehr, und auf die App Actionbound umschwenken. Auf diese App, die einem Where I Go sehr ähnelt, aber deutlich besser funktioniert, werden einige meiner Caches wieder auftauchen. Ich würde mich freuen, einige von euch dort wiederzusehen. Mich nicht. Actionbound. Das ist so wie vergessene Orte. Ne? Ja. Und die waren gruselig, die Caches. Also gut gedacht, aber wirklich so, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Einmal das Schloss klemmte. Ich glaube, was habe ich nicht gemacht oder so, genau. Da musste man 9 Volt Block ranhängen. Das hätte auch vermutlich sogar funktioniert, wenn denn das Kabel noch heile gewesen wäre, aber eins war komplett ab. So, und so ging das weiter. Also, hier solltest du die Zahlen rausfinden mit wie auch immer, ich weiß es bis heute nicht. Ach, jetzt erinnere ich mich da. Ihr seid die Runde gegangen und da hast du irgendwann zwischendurch auch die Faxenticke gehabt. Ja, ne? Ich bin die alleine übergegangen und da war alles so scheiße, dass nichts funktionierte und ach nee, das war wirklich gruselig. Das war wirklich gut gedacht, aber einfach, es gibt so vieles, was in der Natur nun mal halt nicht so funktioniert. Ja, ich wollte gerade sagen, also gut gedacht ist nicht immer gut gemacht und irgendwann versagt, dann ist der Frust auch groß, auch bei den Leuten, von denen da sind. Und dann, das ist, die Spirale kannst du nicht mehr aufhalten. Wenn nee, da waren auch so etliche Loks, die so mehr oder weniger sagten, hier, hör mal, ist doch scheiße. Aber naja, kannst du nichts machen. Kommen wir zu was Schönem. Unser Stellinger, unser mutigster Mann hier im Chat. Der hat sich angemeldet an GCA3E31. Der Mai ist gekommen. Der Mai ist gekommen. Von unserem Zakia. Zakia hatte ja ein Event mit 200 Seiten in 85 Sprachen mit Bildern und was da alles und ein ganzes Lied hinterher und alles hat er reingepostet. Und sein Event wieder angemeldet. Und bis jetzt haben sich angemeldet Lorenz de la Valette, wer kennt ihn nicht, der Polizist, der, wenn er überhaupt kommt, maximal 10 Sekunden bleibt, damit er loggen kann. Dann der Stellinger und der Sid. Und bei Sid bin ich mir immer noch nicht so, also entweder gehen die ins gleiche Heim oder irgendwie, oder das ist sein Sockenpuppen-Account. Das habe ich echt nicht verstanden. Die schieben Caches hin und her und. Ich glaube, das ist sein Sockenpuppen-Account irgendwie. Nee. Guck mal, der hat tatsächlich mit der eigenen Galerie und der hat 14.000 Funde. Nee, das ist tatsächlich ein eigenständiger. Ja. Stimmt, hatte ich schon mal. Kenne ich doch. Irgendwie kennen die beiden sich wohl auch. Also die verschieben auch mal Caches hin und her und Ganz seltsam. Also wirklich, die sind sich echt einig. Auf jeden Fall hat er sich auch gemeldet. Von daher, dann sind sie schon zu dritt. Das wird spannend. Also Stellinger, ich bin gespannt. Genau, das ist ja am 1. Mai, wann ist das? Ich glaube, ja. Das Event, mal gucken hier. Das ist ja quasi dann, also auf jeden Fall vor der nächsten Folge. Ich muss mal eben nach oben scrollen, das dauert 3 Minuten. Am 1. Mai. Ja, ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob Stellinger danach hier noch im Chat auftaucht, ne? Oder ob er so Zuckungen kriegt und gar nicht mehr richtig tippen kann und den Login hier gar nicht schafft. Ne? Also wer noch vom 1. Mai ein Event sucht, wo er den Punkt mal mitnehmen kann und so, ist am Bananendampfer an der Cap San Diego. Also wirklich muss auch, aber bei Zacki mit dem Risiko leben und mit dem Kribbeln, dass eventuell eine halbe Stunde vorher einfach das Event abgesagt wird, weil er dann doch kein Interesse hat. Ne? Oder es wird verlegt, das kann auch sein. Das ist so rund durch Hamburg, immer im Kreis, bis er am Ende wieder an dem Bananendampfer ist, das ist auch nicht so ungewöhnlich. Ja, oder es wird halt einfach an die Koordinaten gelegt, da oben an der Alster, wo der Earthcash liegt. Ne? Ja, also Zacki ist da sehr flexibel. Also bis jetzt 3 Villatenz ist jetzt echt ein bisschen dünn. Also wer in Hamburg ist und mein Gott, kann man halt nochmal einen Punkt machen, kann man nochmal kurz vorbeigehen, ist sowieso ein Touristenzentrum. Kann man machen. Und der könnte ich Stellinger treffen, stellt euch das vor. Genau, das ist ein Meet and Greet mit Stellinger quasi. Ne? Und das lohnt sich immer, mit Stellinger treffen lohnt sich immer. Ich gucke, da war jetzt gerade von Kleider, der hat... Bei ihm im Ort gibt es sogar Action Bound. Ich kenne dieses Action Bound gar nicht. Aber ja, weil die Hirnschiss. Ja, hier steht eine kleine Rallye, die man mal beim Trinken spielen kann. Was soll das denn sein? Und wenn ich jetzt auf Stabanleitung, ach, da kommt eine PDF. Nee, das muss gut sein. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Oh, bei Interceptor gibt es 15 Stück. Wie findet ihr denn das bloß alle? Öffentliche Bounds? Oder? Ach ja, da, jetzt sehe ich es auch. Muss ich da auf? Immer öffentliche Bounds, da findest du dann plötzlich, oh ja, hier in Buxtehude habe ich 10 Stück. In Neuwulmsdorf ist keiner. Ja, oh, Schneeferding 4. Ich weiß aber gar nicht, was man bei denen machen muss. Also da habe ich jetzt gar keine Ahnung von. Muss ich gestehen. Achso, da muss man immer die Anleitung. Ach, komm. Oh, ja. Die Klasse 6C hat den gelegt. Ja, das ist dann schon mit Sicherheit was ich nicht machen will. KGS 5R, das heißt, okay, von der Klasse gemacht. Ach so, da musst du praktisch ein paar Fragen beantworten und Quiz und dann kannst du am Ende irgendwie dir bewerten. Ja, wie auch immer. Ich glaube, ich muss das nicht spielen. Mehr Generation Tour. Oh, dann gehe ich lieber zu Rock All Expedition. Oder, was man auch machen kann, wenn man Action Bound nicht so gut klarkommt, man zeigt seiner Freundin, einfach mal Geocaching. Das ist für mich das Lock des Jahres. Ach, herrlich, ey. Es gibt auch und so zwar Sachen. Beim GC9EQWV, Cito Multi Rheindorf, das ist ein Multi quasi. Da hat, was ist denn das? Wir hatten das gesagt. Ja, Typ Puschel hat gelockt. Ein DNF, ich wollte meiner Freundin Geocaching machen. Jetzt hasst sie mich, danke. Ich wollte ihr kein Kind machen. Ne? Zu großartig. Aber das Schlimmste ist, ich komme auf den Cache-Scroll runter und das Erste, was ich sehe, ist wieder Cabral. Mein Gott, der ist aber auch, ich weiß nicht, ob der noch schläft oder irgendwas. Aber er hat diesmal immerhin ein drittes Bild, ne? Das möchte ich jetzt mal betonen. Oha. Ja, es ist zwar sehr geschmacklos, könnte von mir sein, aber immerhin. Das erste Bild ist gut. Ja, sag ja, diesmal hat er jetzt nicht nur sein Gesicht und das Logbuch wie immer, sondern auch einen toten Fuchs, der da elendig im Matsch rumliegt. Lag der bei dir auch schon im Matsch rum? Ach, den habe ich, weiß gar nicht, wo der Lack ist. Warte mal, das war der Blablabla, der Zito... Genau, ich habe den ohne Zito gemacht. Nee, den habe ich alleine gemacht. Den hatte ich Heike nicht dabei. Genau. Ach, das ist bei eurem 7. Sender. Oh. Ja, das ist ein super geil. Doch, das war mit. Doch, da war Heike mit. Doch, stimmt. Und der war wirklich gut. Also, der hat echt Spaß gemacht. Den habe ich ja auch als Tipp nachher noch. Siehst du, aber den Fuchs habe ich nicht gesehen. Der sieht da auch so scheiße aus. Ach, guck mal, da ist mein Name mit drauf. Eigentlich müsste ich ihn jetzt anmelden, dass er mir das Bild entfernt, weil mein Name da drauf zu sehen ist. Genau, kann man jetzt ja sehen, dass du gar nicht bescheißt. Ja, recht am eigenen Namen, ja. Pedro Alcabala, dann kommt wieder sein Gesicht. Man kennt ja nichts. Das zieht er durch. Aber jetzt hat er sich ja seine ganze Galerie kaputt gemacht. Mit dem Fuchs, ne? Ja. Den und du weißt ja nicht. Also, da ist schon wieder einer, der Fuchs auch irgendwie zu ihm, ne? Da ist schon wieder einer, den haben wir spontan gemacht und haben dich unterschrieben. Wo ist das denn? Habe ich gleich gesehen. Ach, tatsächlich, da. EA 187, den haben wir spontan gemacht. Leider hatten wir keinen Stift dabei, deswegen ein Fotolog. Peinlich, peinlich. Immer wieder das Gleiche. Naja, auf jeden Fall. Schöner Cash, kommen wir nachher auch nochmal zu. Aber dass er seine Freundin jetzt los ist, tut mir jetzt auch ein bisschen leid für ihn. Obwohl, vielleicht ist auch Glück, man weiß es nicht. Das weiß man nicht genau. Ich kenne die Freundin nicht. Aber wir kommen auch langsam zum Ende. Guck mal, wird doch eine kurze Folge heute. Ja, noch ein paar Assis kommen noch. Oh, der Stempel-Assi, ne? Das ist auch wieder so peinlich. Wir haben, nee, das Bild ist ja sogar in der Galerie drin. Ja, genau. Also GC9. Ja. Nee, mach mal. GC9BB0K, Limbus ECA Cache. Und da haben zwei so richtig Gas gegeben und haben nämlich einfach auf den, was ist denn das? Das ist so ein TB-Hotel mit so einer Holzplatte. Und da haben die einfach vorne stumpf ihren Scheißstempel raufgeknallt. Ja, einfach nur noch peinlich. Also richtig asozial at its best. Und wollen wir sagen, wer es war? Die Lorenz de la Valette. Man zusammen kennt mit Goofrunner und Hund auf unserer heutigen Tour an dieser neuen Bastelarbeit vorbeigekommen. Die benötigte ECA haben wir grundsätzlich immer dabei. Vor Ort klappte alles wunderbar. Nach dem Eintrag ins Logbuch hinterließen wir noch einen Stempel mit TB-Codes auf dem blanken Holz, weil ich ein Arschloch bin. Ja, das ist wirklich Arschlochverhalten. Das ich finde sowas unfassbar. Ich weiß gar nicht, was den Leuten einfällt. Ich finde das unfassbar. Ja, ne, fremdes Eigentum. Ich habe das, ich weiß gar nicht, jetzt weiß ich auch, wie ich darauf kam. Genau, ich habe den Log gesehen oder das Foto bei Twitter gesehen und habe gedacht, Mensch, was ist das? Da hat einer tatsächlich einen Stempel raufgehauen und dann habe ich da den Link für den Cash gekriegt. Ich guck gerade, wann hat er den geloggt? Welcher Tag? Ach, da ist er ja. Der nächste. 1. September 21. Und wo war der? Irgendwo hat nämlich auch einer von den Nächsten dann geschrieben, was er davon hält. Ist das weg? Ja, ist weg. Irgendeiner hat er nämlich geschrieben, was für Leute da einfach den Stempel raufhauen. Das fand er unmöglich. Nee, das ist weg. Hat er rausgenommen. Ja, ist einfach peinlich. Das macht man einfach nicht. Nee, das finde ich gar nicht mehr, siehst du. Nee, aber ich hatte da auch mal was gelesen. Irgendwo war da ein Log dazu. Ja, der sich beschwert hat darüber, dass das gemacht wurde. Und auch das Bild halt dazu, das kam ja auch von dem dann. Genau, am 8.3.23. Da kann man das wunderschön sehen. Lorenz de Valette und Scoffrunner. CDMA 33, 5DB 208 und GS 9JWH. Also, wenn ihr immer sagen wollt, wie ihr gerne ihn habt, da könnt ihr das machen. Bei diesen drei Nummern. Und dann mitten aufs Holz gepappt, da wirklich, also Frechheit. Genau, der das Foto da reingesetzt hat, der hat auch geschrieben, wie heißt es so schön, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Schade, dass einige Cacher so einen schönen Cache einfach bestempeln. Ja. Das ist auch einfach unmöglich. Da hört es wirklich auf. Das ist dann schon. Sachbeschädigung ist es ja nicht, aber ist schon, man macht sowas. Also das ist unter jeder Kanone. So, dann haben wir noch einen. Streuen wir immer wieder mal ein. Das werden wir, glaube ich, auch nie aufhören. Eigentlich ist ja gar keine Meldung wert, aber eigentlich auch doch, damit man wenigstens weiß, wo man Arschlöcher findet. GCA2GF2. Kein Cash mehr da? Egal. Naja, Spaßkaiser mit 26.000 Pfunden, was soll er denn machen auch? Ja, wenn du da halt da bist, dann. Ne? Genau, wir konnten den Cache trotz Archivierung finden und loggen. Ach ja, was ein Zufall. Das sind so Leute da. Und man findet auch immer wieder die gleichen Namen, so wenn man mal ein bisschen drauf achtet. Das muss ich auch mal sagen. Ich wollte sagen, wenn man ein bisschen drauf achtet, dann kommen immer die gleichen wieder. Ja. Das ist so. Ja. Und die wirst du auch nie los. Die sind so wie Herpes. Die gehen nicht. Das sind die Letzten, die das Hobby verlassen. Ja, oder das ist so wie so ein, wie so ein Tripper, ne? Ja, genau. Ne? Wenn es dann erstmal angefangen hat zu jucken und zu brennen, ne? Dann weißt du gar nicht, wo du kratzen willst, um die ganze Kratze loszuwerden. Ne? Leichenflitter war es auch gut. Ja. So, dann haben wir noch den GCA2 GF2. Der wurde. Wieso ist der wieder im Gange jetzt? War der nicht archiviert? Bin ich etwas irritiert. Warte mal, muss ich mal mir das Original angucken. Da ist aber was faul. Ja, der ist archiviert worden am 27.11.22. Wieso ist denn der wieder da? Sag mal. Augenblick, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt wird es aber sehr seltsam. Haben wir jetzt den falschen Cache-Timing? Nee. Du wolltest doch eigentlich jetzt auf den am Rastplatz aus, ne? Ja, wo bin ich denn gelandet hier? Du hast, der am Rastplatz, warte mal. Soll ich bin mal mittendrin irgendwie, das ist der genau. Falsche. GC8H9XZ. GC8H9XZ. Ja. Ja. Rastplatz am Stübeckshorn. Siehst du, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ich kriege schon was durcheinander. Man kommt durcheinander. Der wurde wann? Am 27.11.22 archiviert. Jetzt gucke ich immer nach dem Datum, weil ich kenne das selber. Ich habe auch mal eine Woche alte PQs unter Umständen. Das kann schon mal sein. Aber hier hat einer scheinbar 4 Wochen alte PQ, weil der FLA 20M hat dann 1 Monat nach der Archivierung gelockt. Hier ist ein sehr nasses und kaum zu beschriftendes Logbuch vorgefunden. Bitte Ersatz anbringen. Also, knapp daneben ist auch daneben. Aber ich muss jetzt auch mal kurz gucken. Der hat auch ein paar Fotos. Ja, aber ja, das erste Foto gleich sieht auch so aus, als ja, okay. Ja. Könnte Verwandte haben hier im Norden. Gehört nicht zu den großen Denkern. So. Ja. Kann man mal machen. Passiert. Shit happens, ne? Eben. Und jetzt haben wir es. Ja, wir sind also knapp 90 Minuten. Ja, heute sind wir wirklich schnell. Und wir können bei dieser kurzen Folge auch tatsächlich das eine Thema wieder stehen lassen. Ja, wie lange steht das eigentlich schon drin, Jörg? Da steht auch schon. Ich krieg das auch nicht mehr weg, deswegen lassen wir es da drin stehen. Das brennt sich. Wir haben ja noch die Tipps, so ist ja nicht. Also ein bisschen haben wir ja noch, bisschen. Da wollte ich in den ersten Tipp, wollte ich heute schon reinhören, habe es aber nicht mehr geschafft. Echt? Ja, die Zecke, Weltmeisterin der Evolution. Genau. Auf SWR 2 verlinken wir, das ist ein bisschen sehr lang hier, dieser Link. Da wird in einem Podcast-Folge vom SWR 2 Wissen auf die Zecke eingegangen. Und als Geocacher ist das ja kein ganz uninteressantes Thema. Also wen das interessiert, da könnt ihr gut mal reinhören. Dann kam rein, ich hab's mal mit aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was man damit soll. Aber im Google Play Store gibt es jetzt auch eine App, die heißt Geocaching Backpack. Ist eine Reihe von Tools, die Ihnen bei der Suche nach Geocaches helfen können. Ja, Notizen, schreibe alles auf, was du für einen Cache aber merken musst. Kompass, weißt du, wohin du gehen musst. Ja. Ich habe nicht durchschaut, was diese App, was sie bringen soll. Aber es ist immer gut, noch eine 15. Notiz-App auf dem Handy zu haben. Ach, guck, nee, warte mal. Finn Albert. Ist das der auch diesen komischen TB-Scanner gemacht hat? Nee, wenn ich drauf klicke. Das weiß ich nämlich nicht. Also, die ist so die ist so überflüssig wie nur irgendwas. Nee, da hat aber der Name kommt einige, noch bekannt vor. Ja, aber er hat nur das eine hier stehen. Also, keine Ahnung, ich glaube, das ist eher so ein Programmierversuch. Für mich ergibt das ganze Ding überhaupt keinen Sinn. Da gibt es 1000 Apps, die besser sind. Aber wer gerne rumprobiert und mal sich neue Apps anguckt, vielleicht ist ja auch die Bedienung so geil oder so, keine Ahnung, da könnt ihr es angucken. Genau. Kommt zum letzten, wollten wir es hier mal? Das ist Vir, also V-I-R, Pu, also die zwei, also V-I-R, zwei als Zahl, real.de. Virtuelle und reale Events für Geocacher. Ich bin darüber gestolpert, weil, ach so, die wollten eine Fragestunde mit irgendwem von bei die Wikingers machen. Ah, okay. Und das wollte ich mir eigentlich anhören, hab's dann doch nicht getan, weil es irgendwie war Sonntagabends. Ich habe immer Sonntagabends was Besseres irgendwie als. Aber auf jeden Fall gibt's so einen virtuellen Stammtisch, wen sowas interessiert. Ich gestehe ein, die Seite kommt auf mich irgendwie, die kommt mir irgendwie gestorben vor. Die finden wohl immer noch statt, aber es hat für mich wieder was von so einem toten Pferd, weil. Ich wollte sagen, es ist vielleicht so ein OC-Projekt. Ne? Ja, auch die News irgendwie. Online-Petition für GC-Attribut, das uralt. September statt Stammtisch, diesmal schon am Samstag. Pre-Pfingsten 21. Also 2021. Wo ich so dachte, naja, gut, also es ist aber trotzdem immer noch jede Woche ein Event. Das muss ich sagen, steht da drin. Und es gibt immerhin schon einen Shop, der funktioniert. Da könnt ihr irgendwie dieses potthässliche Logo auf ein T-Shirt gedruckt kaufen. Also, was hast du? Ja, mal ganz ehrlich, kannst du diese Seite wirklich für ernst nehmen? Na, so richtig nicht. Die ist so schlecht gemacht. Also, und alles so veraltet da drauf. Mich irritiert nur gerade irgendwie, kommt mir dieser Name Charlie Maggie so bekannt vor. Woher kenne ich den denn? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ist irgendwie kurios. Als wenn die hier, vielleicht ist hier in der Gegend hier irgendwie aktiv oder so. Ach, siehst du, eins habe ich noch vergessen zur letzten Folge. Ich habe es ja dann nach hartem Kampf doch noch geschafft und habe jetzt ein VIP-Ticket. Ah, ja. So hart war der Kampf nicht. Ich habe über Twitter den Ulf mal gefragt, wie ich jetzt aus meinem normalen bei die Wikingers-Ticket eigentlich so ein VIP-Ticket machen kann. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber Heike sagte, wieso, ist doch gut, wenn das kann, dann unterstützen kannst, dann mach das doch. Ich sag, gut, dann ja, also ich fand das eigentlich ein bisschen viel Geld, aber Heike sagte, gut, wenn dafür mal irgendeine Familie billiger rein kann, ist doch auch schön. Also haben wir gesagt, wir machen so ein Ding. War gar nicht so kompliziert. Konnte dann, da ich schon ein Ticket hatte, konnte ich praktisch das einzeln als Zusatzticket kaufen. Zwar nur über einen Trick. Ich musste mir im Shop ein Ticket aussuchen, das dann wieder auf Null setzen und nur das Zusatzticket nehmen. So ging das irgendwie. Und am Ende hatte ich dann mein VIP-Ticket. Was mir das jetzt bringt, weiß ich immer noch nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit natürlich Angst, wenn ich da hinkomme, dass da der nackte Ulf steht und mich übers Gelände führen will. Ja, das, aber gut, das muss jetzt nicht das Schlechteste sein. Ne? Ja, ein bisschen Angst habe ich schon. Aber ich habe gedacht, gut, gucke ich mal. Unterstütze ich auch mal was. Tue ich mal was Gutes fürs Geocachen. Und schau mal, was mir das bringt. Ich glaube, das wissen die auch selber noch nicht. Da steht auch mehr oder weniger drin. Ja, wir machen irgendwas, wir wissen aber auch noch nicht so ganz genau, wie wir es machen. Also dann doch der nackte Ulf. Ich sag ja, das ist meine größte Angst. Wobei ich gerade gucke, ich glaube, letztes Mal hatten wir 44 oder was noch offen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau, oder 40. Ja, ich glaube, ja, es war nicht mehr viel. Knappe 50 hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, ne? Und jetzt sehe ich gerade, sind also aktuell nur noch ist gut, aber sind noch 34 nur verfügbar. Ja, doch nur noch. Naja, aber immerhin. Ich weiß auch gar nicht, wo, ich hatte mir den Eintrag eigentlich gemacht. Mich wundert, dass ich das hier gar nicht mehr stehen habe, weil irgendwer hatte mir auch geschrieben, ich glaube, das waren 125 Stück oder so, gab es am Anfang. Also gar nicht mal so wenig, fand ich. Das ist genau, ja noch eine Menge 125 Geld. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das wurde letztes Mal so gesagt. Ja, ne, ich hatte mich mit Heike nochmal drüber unterhalten und so, weil wir auch gesagt haben, naja, vielleicht haben sie es auch ein bisschen teuer gemacht, hätten sie mehr verkaufen können, wenn sie es billiger gemacht hätten. Andererseits glaube ich gar nicht mal. Gerade, dass es eben so was Besonderes ist, macht es wieder interessant vielleicht auch. Ja, also zum einen gibt es ja immer die Leute, die das gerade das dann haben wollen, weil es dann halt so selten ist, ne? Ja. Oder halt die, die sagen dann, nee, ich möchte trotzdem irgendwie, also unabhängig davon, ob es selten ist, ich möchte was Gutes tun und das bietet sich an, ja, das mache ich, ne? Ja gut, glaube ich, wo die ersteren werden mehr sein. Ne? Eine besondere Coin gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, und da hast du schon die Hardcore-Coin-Sammler auf deiner Seite. Ja, die kann ich ja nicht, als Spende kann ich die hier dann vergeben. Mal gucken, oder als wie heißt das hier, machen wir eine Lotterie. Wir machen ja viel Glücksspiel. Dann kann ich die dafür nehmen. Nee, also mir geht es ja nicht um die Coin. Ich hätte es tatsächlich gar nicht gemacht, aber Heike sagte, nö, wieso, ist doch eine gute Idee. Du hast das Geld gut gespendet. Weil wenn sie davon 125 Stück verkaufen, dann muss ich auch sagen, ja, das ist schon gutes Geld, was sie mal eben einnehmen. Da hast du eine sichere Basis, wo du mitarbeiten kannst. Ja, ist mit 12.500 Euro dabei. 2.500 gibst du aus für die Leute, damit die auch irgendwas Besonderes kriegen. Und dann hast du noch 10.000 übrig. Keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen, ich kenne die nicht. Aber erstmal für die Helfer musst du ja, wenn du es machst für die Profis und von den Profis lernst, für die Helfer musst du ja nichts ausgeben, weil nee, die bezahlen ein Eintritt bezahlen. T-Shirt und genau. So. Ja. Genau. Also ich finde die Idee, ich weiß gar nicht, ob das andere auch schon in der Größenordnung gemacht haben. Es gab ja meistens schon bei Supporter-Coins und so, aber da ging es halt nur um Coins. Ja, so Supporter-Packs gab es auch schon, ne? Ja. Aber die waren halt nicht so teuer. Also die waren teurer, weil da ein bisschen mehr drin war. Ganze Coin-Serien dann oder sowas oder halt nochmal Special Coins, aber hast halt immer die Coins sozusagen gekauft und so. Also ich finde die Idee nicht schlecht, das so zu machen. Also das gefiel mir ganz gut, dass sie einfach, dann lass doch ein paar von denen, die das Geld jetzt nicht ganz so wehtut, mal teuer bezahlen und dafür kommt, was weiß ich, so eine Familie pro Kopf 1 bis 2 Euro billiger rein. Also das, da kommt ja wirklich schon was zusammen, muss man ja mal sagen. Finde ich echt eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das billiger besser wäre. Ich glaube, fast mal nicht. Kann ich gar nicht. Naja, ich sag mal, wenn sie jetzt mit 125 von diesen Tickets gestartet sind und jetzt noch 30 haben, und sie haben ja noch ein knappes Vierteljahr, ne? Ja, so lange ist das gar nicht mehr. Ja, 2,5 Monate oder so, ne? Ja. Anfang Juli, ne? Es ist ja trotzdem nicht so schlecht, ne? Ja, ich habe auch gestaunt, dass, also ich meine, das ist jetzt, das im Prinzip kann sich jeder leisten fast, aber es ist ja trotzdem Geld, dass man sich schon im Moment überlegt, ob man das mal als Eintritt ausgibt, das muss man ja mal klar sagen. Aber 3 Viertel sind schon mal weg. Genau, aber 3 Viertel der Pakete sind schon mal weg oder der Tickets. Ja, deswegen, das schnaue ich dann vielleicht auch. Wenn du dann vielleicht nachher nochmal auch vor Ort und vielleicht nochmal 15 hast, die vor Ort umbuchen oder so und die restlichen dann nochmal nehmen, kannst du auch noch haben. Du meinst, wenn sie Ulf dann nackig angelaufen kommen sehen, dann buchen sie schnell wieder um. Das heißt, sie geben die Tickets wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, da wirst du ein paar sehen, die auf dem Parkplatz stehen und sagen, ich hätte gerne meine Ticket wieder abgegeben. Nimm mein Ticket, ich nehme deins, komm, wir tauschen. Ulf, also ich werde sehen, was kommt. Bin sehr gespannt. Ich ärgere mich immer mehr über diesen scheiß Familiengeburtstag. Ne? Naja, gut. Ja, wie gesagt, das mit der Scheidung ist ja auch ein Weg. Also. Wir fahren ja eine Woche später nach Dänemark hoch. Vielleicht liegen da noch irgendwelche Reste so auf Autobahn. Ne? Von dem Event. Alle total zerstört, zerstörte. Wie das Wiebpaket geistig zerstörte Menschen. Die sind alle auf die Autobahn gelaufen, als Ulf kommt. Die wandeln über die Autobahn mit so einem zuckenden Blick und verdrehten Augen und so. Kann ich mir vorstellen. Na gut, kommen wir noch zu unseren beiden Cash-Tipps. Wir hatten schon den GC9 EQWV, der Zito Multi Rheindorf. Zito muss man nicht ganz so ernst nehmen. Er möchte gern, dass man Müll sammelt. Er schreibt aber auch ganz klar, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, macht überhaupt nichts, dann hört genau hier auf zu lesen. Und das funktioniert auch tatsächlich so. Also ich habe es wie immer nicht gemacht. Ich sehe das immer noch bei der Gemeinde, die Aufgabe. Mhm. Und habe nur den Cash abgelaufen. Und der ist einfach cool. Einfach Bilder zu ordnen. Die sind auch alle absolut eindeutig. Das funktioniert wunderbar. Es ist eine tolle Strecke. Also übrigens auch gerade, da kannst du auch mit Kindern gut laufen. Die ist nicht so lang gewesen, meine ich. Ich wollte 5 Kilometer oder sowas. Waren das überhaupt so viel? Das glaube ich gar nicht irgendwie. Nö, das ist eine sehr überschaubare Strecke, aber erstaunlich schön dafür, dass sie ja eigentlich auch so am Ortsrand liegt. Also das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also die würde ich jederzeit wieder machen. Die hat Spaß gemacht. Und wenn der tote Fuchs dann weg ist, den Cabral da erlebt hat, dann wird auch wieder alles gut. Vielleicht hat er einfach das Foto nicht ertragen. Ne? Ja. Den Selfie-Blitz nicht mit den Augen irgendwie. Also ist so kurz außerhalb von Buchholz, also liegt wirklich schön. Also kann man wirklich gut laufen. Das Ding ist im Wald da bist du ein bisschen abgelegen und so. Also mir hat es viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Um Buchholz herum ist ja die Landschaft sowieso schön. Ne? Ja. Also die Wälder, ja. Da mag ich irgendwie. Das hat ja. Was, ja. Ja, ich habe ja jetzt dank des Zahnarzts bin ich sowieso dann da immer öfter und dann konnte ich das auch gleich mit erledigen. Also den kann ich jedenfalls wärmstens ans Herz legen. Ja. Genau, und ich habe schon seit einiger Zeit mal wieder eine Empfehlung. Endlich mal was gefunden, was kein Paddling im Boden gedrückt war. Auch wenn mir Rügen nicht so zugesagt hat, aber GC828AX, unter 7 Brücken musst du gehen, 7 von 7, ist eine kleine Serie über die Insel verteilt. Der hat mir sehr gut gefallen. Der ist wirklich tricky gemacht, gut getarnt, gibt dann, ist halt, sagt der Name ja schon, du gehst unter einer Brücke durch und an der Brücke gibt es nicht viele Versteckmöglichkeiten und der hat das wirklich gut gemacht. Also das Ding ist wirklich schön. Seit langem mal wieder, wo ich sagte, oh geil, da hättest du jetzt nicht mit gerechnet. No. Kann man machen. Ab und zu muss es ja auch mal einen guten geben. Ja, genau. Ja, und ich weiß halt nicht, wie die anderen sind. Das ist eine 7er-Serie, glaube ich, mit so einem Bonus oder so. Und die sind wirklich so ein bisschen über die Insel verteilt da, immer an irgendwelchen Brücken. Keine Ahnung, aber der hier war wirklich ganz gut. Ja. Einer der wenigen guten die letzte Zeit. Ne? Dann haben wir es geschafft. Oh, hier, leider streut gerade nur mal kurz ein, was denn hier? Ach so, einmal nochmal Event-Werbung für den Gründel. Ja, machen wir immer. Ach ja, stimmt, der hat ja wieder, ja, da hatte ich mit Heike auch schon geguckt, da haben wir tatsächlich auch kurz überlegt, den zu fahren, aber es passt bei uns nicht so gut. GC A67C4, das 15. Walpurgis-Event, Zito im Nationalpark Harz, der 10. Zito. Am 30. April von 11 bis 16 Uhr. Wir hatten Treffen. Und dann, danach ist aber auch noch danach ist ja noch das zweite Event dann, ne? Genau, wir treffen uns 11. Genau, ab 17 Uhr haben wir die Bavaria Alm. Das ist dann GC A67BV. Genau, da kann man à la carte essen. Und das ist, wir waren da ja schon mal. Walpurgis-Event an sich. Das ist cool. Also das ist echt gemütlich da, das schmeckt da auch gut. Die Bedienung hat gut geklappt, als wir da waren zumindest. Also das hat uns viel Spaß gemacht. Wir sind da auch lange geblieben. Das war ein schöner Abend da. Also das kann ich auch tatsächlich empfehlen. Wir haben auch schon überlegt, aber bei uns passt das nicht so gut und wir hätten dann auch übernachten müssen, dann hätten wir da wieder gucken müssen. Und dann mache ich immer nicht so weit weg. Das heißt, hatte ich überlegt, direkt da an der Alm da zu übernachten. Da gibt es irgendwie auch ein Hotel in der Nähe. Aber die haben auch lustige Preise da. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was das kostete, aber die waren nicht gerade die billigsten. Aber das Event können wir tatsächlich gerne beide empfehlen. Also allein schon diese Alm ist echt cool. Also schöne Sache. Torfhaus. Ja, also habe ich dazu gesagt. Genau. Ich wollte sagen, Torfhaus ist da oben. Ne? Wer da also jetzt zum Monatswechsel noch nichts vorhat, der Harz ist ja immer schön. Ne? Ja. Harz geht immer. Und da ist auch, also dieses Event ist auch wirklich herzlich mit Stimmung und so. Die Gegend rundherum ist schön, kannst vorher noch schön wandern da. Das hat schon was. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir quasi mit unseren Empfehlungen, Tipps und News aus der Szene durch. Ja. Ohne, dass wir irgendwelche Jingles platzieren mussten oder irgendwelche Gewinnspiele anpreisen mussten. Ja, und wir waren sogar Cashen, also wir sind völlig außerhalb Rand und Band sozusagen. Verrückt. Ja, verrückte Truppe sind wir. Ich will auch morgen mal wieder cashen, wenn es geht. Nächstes Mal wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, 11. Warte mal, ich muss mal kurz schauen hier. 8. ist ein bisschen schlechter als Vatertag. Ach so. Also stört mich. Das wäre ja quasi auch in 4 Wochen, ne? Aber das ist ja meistens eher Familie dann für dich. Also ich will mal sagen, seitdem ich Vater bin, und das ist jetzt mittlerweile seit fast 23 Jahren so, war ich nicht einmal auf Vatertagstour. Nee, aber zu Hause. Einmal. Ja, genau. Nee, aber das ist schon richtig. Könnte sein, dass wir da irgendwie vielleicht dann doch verplant sind. Das meine ich, bei der Tante ist ja immer schwierig dann. Ja. Wahrscheinlich wird es der 11. Ich gucke mal, müsste eigentlich passen. Ich glaube, der Mai ist bei uns, der April ist so voll und der Juni, Mai ist entspannter. Ja, dann, liebe Hörer, müsst ihr uns auch gut unterstützen. Ne? Das ist diesmal dann schnelle 4 Wochen, dass wir auch genug Themen haben für eine kurze Runde. 90 Minuten wollen gefüllt sein. So wie ja, heute, ne? Ja, und dann sind wir jetzt auch durch, oder nicht? Ja, würde ich sagen. Ja. Machen wir es heute knapp so schmerzlos. 91,5 Minuten, genau. Der Chat fällt sowieso schon auseinander, hier sehe ich. Es ist schon 90. Wird immer weniger. Ich glaube, 16 drin. Mika kratzt schon, weil er zu seinem Rätsel-Event möchte. Eben. Jetzt haben wir sie alle kaputt gespielt. Ich muss nochmal, oh ja, aufwachen. Ich muss jetzt ins Bett gehen. Das stimmt, das haben wir heute gar nicht gemacht. Ne? Und der Einzige, der nicht aufgewacht ist, ist Graf Zahl. Dem habe ich mich heute bei Twitter keinen Wecker gestellt. Und siehste, dass der den Weg auch nicht findet zum Kalender. Den haben schon so viele Leute den Hinweis gegeben. Es gibt so eine geheime Seite auf der Homepage. Davon ab, trotzdem nochmal an allen vielen Dank, dass ihr lange mit durchhaltet, weil ohne Chat ist immer langweilig. Es ist immer noch nicht schlecht, da immer noch ein bisschen was von mitzukriegen, was da so gesprochen wird. Dann kann man Donnerstagabend bis kurz vor 11. Und ich weiß ja, dass Filia Noctis, hört ja unsere Sendung fast immer live mit und dann nochmal als Konserve zum Einschlafen. Deswegen müssen wir jetzt nochmal sagen, Filia Noctis, aufwachen! Genau. Okidoki, dann machen wir den Laden dicht hier, dann wünschen wir alles Gute und dann hören wir uns in 4 Wochen. Kommt gut in den Mai, Stellinger. Ja, alles klar, bis dann. Ciao. So, hier müsste ich jetzt Stop gedrückt. Nein.